Moin moin und hallo zum dritten Teil des Super Nintendo Plauschangriffs. Ich bin mal wieder euer Gregor und ich heiße euch herzlichst willkommen im Namen von Fabian, Marc und Etienne. Letztes Mal haben wir aufgehört, glaube ich, bei den Rennspielen, ja genau, und damit werden wir natürlich auch gleich weitermachen. Danach werden noch ein paar Stimmen von anderen Redaktionsmitgliedern folgen, plus ich habe eine kleine Überraschung am Ende noch vorbereitet, die keine Überraschung mehr ist, wenn ich es gleich erzähle. WWE-Wrestler Cody Rhodes hat sich zuletzt mit mir zum Interview zusammengesetzt und der ist unter den Fans bekannt als der größte Super Nintendo und Legend of Zelda Fan, also könnt ihr euch da schon mal auf ein paar Worte von ihm freuen. Jetzt geht's erstmal weiter mit den Rennspielen. So, da wären wir wieder zurück. Warum nicht einfach, kannst du das nicht später so schneiden, als hätten wir gar keine Pause gehabt? Das macht doch gar keinen Sinn, dass wir fünf Minuten vorher. Ja, wir sind doch authentisch. Schnickschnack. Schnickschnack. Okay, ja, ich kannst du dich noch erinnern, was als letztes gesagt wurde, bevor Ede gesagt hat, wir machen jetzt eine Pause? Irgendwas mit Rock'n'Roll Racing? Rock'n'Roll Racing. Ja, Marc, das ist doch eine interessante Geschichte zu Rock'n'Roll Racing. Ja, stimmt, du hast Racing. Bei Games World mitgemacht, bei dann Games kamen wir World. Auf Robbie Robb. Ja. Robby Robb und Norman und das Budi. Budi war der Nachfolger von Fliege, habe ich gesagt. Danach war, glaube ich, Schluss. Ja. Okay, dann kann ich ja da schneiden. Du kannst jetzt sagen, was Simon machen wird okay, in 10 Jahren. Also okay. Und Simon kann tatsächlich dann bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten spielen. Wenn es das da noch gibt. Bestimmt. Wenn es dann Simon noch gibt. Das hast du gesagt. oh Gott, das ist so schlimm. Rennspiele auf dem Super Nintendo, natürlich auch nicht traditionelle Sachen dabei, Unirally oder Uniracers von Rare, war so ein Sidescroller mit einem Einrad, oder? Wenn ich mich recht entsinne. Ja, man hatte, das konnte man auch zu zweit spielen, das war ganz, ganz interessant gemacht. Man hatte obwohl es ein Einrad war. Ja, obwohl es ein Einrad war. Dann, welche Ironie. Ist man sozusagen auf einer Strecke, einer vorgegebenen längs gefahren, so wie auf so einem Seil mehr oder weniger, das mit Loopings versehen war und mit verschiedenen so wie nennt man das, was bei Sonic auch gibt, diese Spiralen und sowas alles. Korkenzieher. Ja, Korkenzieher, genau. Und ich weiß gar nicht, wie das genau war, wie man da Geschwindigkeit aufgenommen hatte. Ich weiß, dass ich es nie richtig gerafft habe und ich glaube, ich sehr schlecht war in dem Spiel. Weil ich glaube, mir war wirklich das eigentliche Prinzip nicht klar, wie man da fehlerfrei fährt. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht mehr. Auf jeden Fall war das sehr, sehr schwer und es hat super viel Spaß gemacht. Und da war auch dieser Time-Attack-Mode, der hat einen richtig dazu gebracht, das immer mal wieder zu probieren, das Spiel weiter zu zocken. Ja, ich hab's nie kapiert, also und deshalb kann ich mich dabei pflichten. Es ist anscheinend ziemlich cool, aber für die Leute, die es verstanden haben und sich auch richtig dort reingearbeitet haben. Na, ja, was stellt das denn da, Marc, dein Tattoo? Ich weiß nicht, was Ede ist. Ede ist fasziniert gerade. Ich wusste gar nicht, dass er ein Ich denke mal, das ist so ein Zahnrad. Was ist das? Ein C und ein W. Ein was? Ein C und ein W. Wieso? Cristiano Ronaldo. Ronaldo, ja. Mein Freund Cristiano Ronaldo. Nein. C, W? Wo steht das? Kirsten Dunst, nein. Oh. Schreiben wir nicht mit D. Kirsten Wurst. Captain Future. Kirsten Spunst. Catherine Wheel. Ich habe sehr, sehr gern gespielt Stunt Racer Fix auf dem Super Nintendo, von Nintendo selber gewesen. Eines der Spiele mit Super FX-Chip für ein Rennspiel benutzt. Wenn man sich es heute anguckt, kann man, glaube ich, nicht ganz so nachvollziehen mehr, was damals so fasziniert ist. Du siehst nur einen Miniaturausschnitt, wo dann nicht getexturierte Polygongrafik dort abläuft. Die Autos, die dort herumfahren, sind alle so komisch anthropomorph mit Augen und so als Charaktere aufgebaut. Wie ein Vorläufer von Cars, auch so ein bisschen in der menschlichen Wenn du gehupt hast, dann ist der Wagen so mal auseinander. Genau, du konntest springen mit einer Taste. Das war echt eins der Spiele, das habe ich von vorne bis hinten wirklich komplett durchgespielt. Auch die Time-Attack-Modes und Sammeleien. Und ich habe, also ich konnte das Spiel sogar irgendwann mal auseinanderbrechen. Ich habe dann Stellen in den Strecken gefunden, wo ich aus der Strecke rausspringen kann mit dem Auto. Und dann konnte ich unter der Strecke durchfahren und richtig quasi so hacken. Das ganze Spiel. Nintendo heute rauspatcht aus Mario Kart mittlerweile. Damals ja, stimmt, genau, wo dann alle heulen, weil es geht ja dann um den Online-Multiplayer und alle heulen, weil die dann den einen Warp benutzen bei der Strecke bei Mario Kart und dann wird er rausgepatcht. Aber ich finde auch Stunt Race FX, so schlecht das heute aus technischer Sicht ist und so quälend irgendwie das Spielen ist von dem Spiel mittlerweile, damals war das schon geil. Ich habe so viel Spaß gehabt. Wir hatten, glaube ich, im ersten Teil des Casts schon gesprochen, da meinte ich auch schon, dass es irgendwie ich habe mir das so schön geredet, weil es so teuer war. Aber es war nicht gut, weil Virtual Racing und so war einfach viel, viel geiler. Ich habe unter Umständen, glaube ich, auch gesagt, dass es, glaube ich, nicht so gut war, aber ich habe es jetzt in der Zwischenzeit nochmal angeschaut und da sind mir so viele Sachen auf einmal wieder ins Bewusstsein gekommen. Es hat so viele tolle Soundeffekte zum Beispiel gehabt und auch die Musik war super und ich konnte mich an so viele kleine Details dann wieder erinnern, die da so prägnant waren, zum Beispiel auch diese die Streckenübersicht waren wie so kleine Garagentore, die dann immer hochgefahren sind, darunter war die Strecke und all diese Kleinigkeiten, das war schon irgendwie liebevoll gemacht, auch die Strecken waren recht fantasievoll und abwechslungsreich, auch wenn sie natürlich alle sehr abstrakt waren in der Art und Weise, wie sie dargestellt waren. Es war mit so einem Unterwassertunnel. Genau, und so, es gab so Unterwassertunnel und es gab auch Canyons und alles mögliche, es war wirklich eine bunte Mischung. Es war schon cool, es war halt, sie wollten vielleicht ein bisschen zu viel, als das Super Nintendo dann tatsächlich zu leisten imstande war. Aber war schon ein Spiel, was einem definitiv irgendwie dann doch im Gedächtnis geblieben ist. Damals wurde uns das verkauft als direkter Konkurrent zu Virtual Racing. Das war halt kein Rennspiel, weil es kein schnell war. Aber rein vom Spielerischen her, ich habe beide Spiele gespielt und auch Virtual Racing auf dem 32X gehabt. Stunt Race FX ist das bessere Spiel, was das Spiel selber angeht und auch von der Streckenabwechslung, vom Design. Ja, ist eines von Sega, das andere von Nintendo. Virtual Racing ist eben klassisch wirklich Arcade Racer. Vier Strecken, ne? Alle nett designed, auch für wirklich Time Attack hauptsächlich gemacht, aber Stunt Race FX eben ein richtig großes Konsolenrennspiel mit 16 plus Strecken, die alle eben aufwendig gebaut waren mit verschiedenen Modi. Und ey, auch wenn man es heute nicht so gut angucken kann, ich habe immer auf dem N64 auf den Nachfolger gehofft, der leider nie gekommen ist und auch später auf dem GameCube auch. Wo du es gerade gesagt hast, mit dem Einspielermodus schon mit einem kleinen Fenster, weil ich glaube, wenn man es zu zweit gespielt hat, war der in vier Teile sozusagen gesplittet, weil er das gar nicht darstellen konnte, die Hälfte des Bildschirms mit dem Polycount. Hat jemand ein Spiel dabei? Nee, oder? Ich hab's leider nicht mehr. Nee. Aber ich muss mir das nochmal dann angucken. Ich hab's auf jeden Fall sehr, sehr exzessiv gespielt und auch dort mit Time Attack. Hier, du hast Excitebike erwähnt, Dirt Tracks FX, glaube ich, hieß so ein Excitebike-mäßiges Spiel oder war es auch ein inoffizieller Teil von Excitebike? Nee, das war nicht mal von Nintendo, es war ein Third-Party-Spiel. Hatte aber auch den FX-Chip mit drin, glaube ich, noch gehabt. Echt? Ne? Ja, Dirt Tracks FX. Ja. Und das läuft besser als Stunt Race FX. Mhm. Ich kann ja mal kurz, ihr könnt ja mal weiterreden, ich suche das mal bei YouTube raus. Mhm. Ich habe hier noch notiert, Rock'n'Roll Racing haben wir geredet, Super Offroad, jetzt nicht als einer der großen Klassiker, aber das war... Gehörtest du diesen, wo man auf dem Bildschirm, also von oben drauf guckt und dann vier kleine Autos rumgehen? Ja, also es war nicht ganz von oben, sondern du hast zwar... So wie Supercars oder so? Ein bisschen wie so, aber noch weiter, dass du die Autos sehr, sehr miniaturmäßig gesehen hast und fast so eine gerenderte Strecke mit so einer fast Top-Down-ISO-Sicht von ganz oben gesehen hast, dass du auf einem geil, Bildschirm total gut runterfahren konntest. Mag ich auch an Automaten, das bringt so einen Spaß, sowas auch zu spielen, oder sowas wie Nitro haben wir damals auch gespielt auf dem Amiga und was gab es denn noch für Spiele, die in die Richtung waren? Aber das gerade zu viel bringt sowas total Laune. Das kann man heutzutage auch noch spielen. Also wenn man da noch einen 4-Player-Adapter gehabt hat, ist es auf jeden Fall gut gelaufen. Ja, das Dirt Tracks FX, was wir gerade sehen. Ich habe gerade mal Dirt Tracks gesucht jetzt. Das war von Sculptured Software für Acclaim entwickelt. Also es sieht für ein Super Nintendo-Spiel zu der Zeit schon aufwendige Polygon-Grafik gewesen. Ja, aufwendig ist halt relativ. Ja, also für Super Nintendo. Aber ja? es war flüssiger als Stunt Race, das muss man ihm lassen. Wenn man eben bedenkt, dass Super Nintendo mit seinen 3,51 Megahertz oder 5,8? 3,58. Der Super FX-Chip hat bis zu 20 Megahertz dazugepackt. Erst dann war so eine Optik möglich. Kann man sehen, was für ein technischer Aufwand das gewesen ist. Thank you. Ich habe hier Strategie nochmal mir aufgeschrieben. Bar und Lagoon haben wir drüber gesprochen. SimCity, ein auch. Oh, das war geil auf dem Super. Für mich auch die beste Fassung von SimCity auf dem Super Nintendo, auch wenn es ein klassisches Computerspiel ist. Ich hatte es auf dem C64 gehabt, aber ich bin erst wirklich auf dem Super Nintendo damit warm geworden. Für ein Spiel, das ich eigentlich besser damit steuern sollte mit Maus und Tastatur, hat Nintendo das erstaunlich sehr gut auf das Gamepad umgesetzt und auch das Drumherum mit der Soundkulisse, mit den ganzen zusätzlichen Boni, mit der Einbindung von Mario und Bowser durch kleine Gags, die drin gewesen sind. Auch meine Lieblingsversion von SimCity auch ohne Ende gespielt. Ich finde, dieser etwas verniedlichte Grafikstil im Vergleich zu einem recht nüchternen PC-Original zusammen mit dem Sound und diesen vielen kleinen Nintendo-Details, das war echt so ein Musterbeispiel für so ein Wohlfühlspiel, was du angemacht hast und dann war die Welt irgendwie in Ordnung und du konntest dich da ein paar Stunden hinsetzen. Also es war echt eine tolle Version und so begeistert hat mich auch später nie wieder in SimCity und wird es wahrscheinlich auch nicht mehr, falls nicht, na gut, selbst jetzt für Wii U oder so, das wäre einfach nicht mehr das, was es damals war. Ja, man hat gesehen, dass eigentlich ein atypisches Genre für eine Konsole mit leichten Anpassungen eben auch den Charme eines Konsolenspiels, was so ein Alleinstellungsmerkmal eben ist, was der Unterschied zwischen PC und Konsolenspielen gewesen ist. Du konntest es echt wirklich dann hinbiegen, wenn sich jemand die Mühe macht, wie bei Nintendo. Konntest du die Maus überhaupt benutzen? Es gab ja auch die Super Nintendo Maus, aber die kam ja Jahre später erst raus. Ne? Hat die bei irgendeinem Spiel überhaupt funktioniert, außer bei Mario Paint? Bei SimCity 2000? Bei Civilization, glaube ich, hat sie tatsächlich funktioniert. Ja, okay. Es gab von Civilization eine Super Nintendo Fassung. Da konnte man tatsächlich die Maus benutzen, aber es war eins der wenigen. Nur ansonsten nur eben auf Mario Paint, wo sie mit beigelegt war. Sicher bei SimCity 2000 auch nicht? Es kann durchaus sein, aber SimCity 2000 ist, glaube ich, dann so scheiße gelaufen auf dem Super Nintendo, dass ich mir das nie getraut habe, das dann zu spielen. Es hatte, glaube ich, auch diese Einbindung nicht mehr von Nintendo-Charakteren. Ja, hey, es gab auch die Saturn-Fassung, die ich mal angeschaut habe, die war aber auch schon sehr, also du hast dich schon sehr gequält, das zu spielen, weil es einfach diese Fluffigkeit, also es hat einfach sich nicht locker angefühlt und auch nicht so schön und fix und schnell, wie das funktioniert hat auf dem Super Nintendo. Da war leider der Zauber ein bisschen weg gewesen. Harvest Moon hat dort angefangen auf dem Super Nintendo. Dankeschön. Ja. Ja, Metal Marines habe ich mir aufgeschrieben. Das gilt, glaube ich, unter Kennern noch als nettes Strategiespiel, aber habe ich damals auch noch nie gespielt. Ist das auch so wie Nektaris mit so einem Dingsfeld? Es hatte so eine isometrische Sicht auf jeden Fall gehabt. Ich weiß noch nicht mehr genau, wie die Details dort gewesen sind. Es war aus Japan, mit dem es war nicht wie Nektaris oder wie Battle Isle. Wenn ja, genau, da muss ich dran denken. Dann eher kennt. Megalomania, Populous sind alles so Umsetzungsspiele, Powermonger, Arten von dem klassischen God-Game. Populous, God Game. Aber gut, gerade Megalomania ist ein ziemlich cooles Spiel. Mhm. Ich glaube, das haben wir damals auf dem Amiga auch immer mit Null-Modem-Kabel irgendwie gegeneinander gespielt. Ja, ey, auf jeden Fall, es gab eine Menge Umsetzungen von damaligen Computer-PC-Spielen, die auch ganz nett und passabel dann eben dann auf dem Super Nintendo gewesen sind. Ogre Battle habe ich hier noch notiert, was ich erst im Nachhinein gespielt habe. Das gab es ja in den USA, als wo Leute das eher für ein Rollenspiel gehalten haben beim ersten Draufgucken. Aber es ist ein Strategiespiel. Echtzeit-Strategiespiel. Das war doch sowas wie Final Fantasy Tactics dann später, oder? Na, vom Grafikstil schon spielerisch war es eigentlich ganz anders. Ja, also erst mit Tactics Ogre, was ja quasi die Vorlage für Final Fantasy Tactics war, ist es zu der Art geworden, aber Ogre Battle ist schon so ein bisschen das eigene Biest, was das Spiel selber angeht. So mehr Strategiespiel als Rollenspiel. Ich glaube, der N64-Teil ging dann wieder mehr in Strategie selbst, aber ich hatte das nie leider selber gehabt. Ich habe mir das jetzt auf der Virtual Console nochmal geholt für quasi mal zum Angucken, ne, aber ich muss auch die Muße haben, mich ins Spiel mal irgendwann mal reinzufärchen. Tactics Ogre ist eins meiner liebsten Strategie-RPGs, dann später auf der PlayStation 1 gewesen und jetzt eben PSP. Super Nintendo Original leider nur japanisch. Ich habe hier einige Sachen unter Verschiedenes, die ich nicht so richtig in Genres einteilen konnte. Zum Beispiel spielte Fabian gerade Super Pang. Super Buster Bros. In der US-Version. Ist es Super Buster Bros. In der US-Version? Heißt, bei uns hieß es Super Pang und in Japan auch. Genau, das ist ein Puzzlespiel, na Puzzle eher ein Geschicklichkeitsspiel von Nintendo. Von Capcom, wo du so als kleiner Junge eine Harpune verschießt, unten entlangläufst und da sind kleine Bälle, die herumfluppen in der Welt und du musst die mit der Harpune weghauen. Ein typisches Arcade-Spiel. Etliche Versionen, auch für Super Nintendo und einige andere Sachen. Aber dort, ich habe lange keine mehr gesehen, oder? Hat das mir jemand auf irgendeiner der aktuellen Konsolen gesehen? Nee, ist doch, das gibt es bestimmt auf iOS, oder? Denke ich mal. Das kann sein, aber so für Xbox, PS3 oder so, wo es eigentlich ein cooles Spielprinzip ist. Ich mag es eigentlich ziemlich gern. Ja, ich habe lieber Bust a Move. dann gespielt. Puzzle Bobble hießen die dann, ja. Dann hieß er Bust the Move war es in Japan. No, und dann musste ja Bust the Groove aus Bust the Move das Tanzspiel gemacht werden. Ja, die ein bisschen anders, so dass das reversierte Tetris, glaube ich, gewesen sind. Auch die Super Nintendo-Fassung damals gespielt von Bust the Move mit den Bop und Bop, den kleinen Drachen aus den Bubble Bobble-Spielen, haben dann von unten Blasen nach oben geworfen mit einer Maschine und du musstest gleichfarbige Blasen aneinander hauen, damit die sich auflösen. Auch ein nettes Konzept und auch auf dem Super Nintendo echt schick gewesen. Herbericus Pupuito und Herbericus Pupun. Waren das Varianten der Mean Bean Machines? Oder? Das musst du erklären, du bist da der Experte. Ich dachte auch, das wäre sowas wie Pew Pew oder so. Ja, leider verschwimmen die Spiele alle ein bisschen, weil es gab ja auch noch tausend hier dieses Pac-Man-Ding. Na, wie ist es nochmal? Ein Pac-Man-Denkspiel, was ein bisschen wie Tetris gewesen ist, ich glaube. Das hatte ich mir auf die Liste raufgeschrieben. Wie heißt das denn? Das heißt Pac-Attack, aber ja. Das Original heißt eigentlich... Scheiße, das ist mir das, Cosmo Gang The Puzzle. Cosmo, genau, dieses und Cosmo. Und das hatte ich mir damals gekauft, dann kam irgendwann Pack Attack raus und das ist so geil, das habe ich jetzt nochmal wieder ausprobiert, das bringt so einen Spaß. Da hat man eigentlich sowas wie Tetris rein, muss man bilden und zwischendrin sind aber immer Pac-Man Geister und die baut man praktisch in sein Konstrukt mit ein und irgendwann hat man immer Pac-Man oder bei Cosmo Gang The Puzzle dann einen anderen Charakter, den Polizisten und der rutscht dann sozusagen die Reihen ab, wo man die Geister platziert hat. Und man muss probieren, alle Geister vom Bildschirm runter verschwinden zu lassen. So das Konstrukt dann bauen, dass man möglichst keine Steine zwischen den Geistern hat. Hört sich jetzt irgendwie ein bisschen verwirrend an, wenn man es sich mal anguckt. Aber wenn man spielt, kapiert man sofort und dann ist es so wahrscheinlich... Das ist so super. Und da gibt es auch einen Puzzle-Modus, wo man dann vorgebaute Varianten sozusagen immer abtragen muss. Das ist richtig, richtig cool ist das. Das wundert mich. Also das wäre auch ein typisches iOS-Spiel, weil es auch so simpel zu steuern ist. Also es gibt die bestimmt irgendwo auf dem DS und der iOS mittlerweile wahrscheinlich von irgendeinem Euro-Entwickler dann nachgemacht und eine andere Lizenz drauf. Angry Birds Tactics. Oder keine Ahnung, wie sie es dann nennen. Tetris Attack würde ich gerne noch reinschmeißen in die Runde. Das war ja, heutzutage kennt man es als Planet Puzzle League ist es, glaube ich. Oder? Ja, was war da nochmal der Unterschied? Ich komme da echt durch. Ach, das ist so ein Match-3-Spiel, oder? Genau, wo du dann eher die Steine bewegst, oder, die schon da liegen. Ne? So Bejeweled-mäßig. Genau. Ich habe es auf dem Super Nintendo nicht so lang gespielt. Das glaube ich, glaubst du das nochmal mit einer Yoshi-Lizenz später, wenn ich mich nicht irre? Yoshi's Cookie, meinst du das? Nee, das ist ja älter schon. Das ist eher älter. Nee, es Yoshi's gab's, Cookie war Dr. Mario. Es war, glaube ich, tatsächlich ja, mit vier Keksen, ne? bei Tetris Attack hat nichts mit Tetris an sich selbst zu tun, aber Nintendo hat die Lizenz gekauft, Tetris-Namen draufgetan und Mario-Charaktere wie Yoshi und sowas dort mit eingebaut, dass die da an den Steinen da noch rumfummeln und was auch immer dort passiert. Gibt es heutzutage als Planet Puzzle League, wenn ich mich nicht irre? Die Lizenz von Tetris ist auf jeden Fall weg. Da ist Yoshi, genau. Die Lizenz ist auf jeden Fall weg, sodass jetzt nur das reine Spiel nur noch auf dem DS übrig ist. Kann man aber auch immer noch sehr empfehlen, finde ich persönlich. Herbergis Popoito, Super Bomberman, habe ich hier noch notiert. Drei Teile gab es auf dem Super Nintendo. Fünf gab es, tatsächlich. Ich habe das allererste damals gehabt und besessen, auch super gern gespielt. Ich glaube, die maximale Spieleranzahl auf dem Super Nintendo war 5, ne? mit dem Multitap. Ja, sicher ist nicht. Ich glaube, später waren es tatsächlich 5. Also bei der ersten Version bin ich eigentlich sicher, dass es 4 bei der ersten waren es 4, glaube ich. Ja, 4 konntest du ja auch. Wo hat Super Bomberman angefangen? Ich glaube, auf der PC Engine als allererstes, wenn ich mich recht entsinne. Und dann... Oder jedenfalls nee, Diner Blaster hieß das doch früher. Ja, Diner Blaster hieß die Gameboy-Version dann. Das war dann Amiga, die Umsetzung für Amiga und sowas, die hieß dann Diner Blasters. Aber ich glaube, PC Engine war schon das ursprüngliche oder Spiel. Oder jedenfalls, ich kenne es zumindest als erstes von der PC Engine damals, was hier durch die Zeitschrift gegangen ist. Es kann sein, dass noch irgendeine Japano-MSX-Uralt-Computer-Version im Jahr 79 dann gegeben hat. Und viele bezeichnen natürlich die Saturn-Version als die ultimative mit dem 10-Spieler-Gleichzeitig-Modus. Aber die Super Nintendo-Fassungen haben auch durchaus viel Spaß gemacht, auch weil sie auch teilweise auch einen schönen Singleplayer mit dabei hatten. Und coole Items. Also erstmal diesen Kicker, dass du die halt rollen konntest sozusagen. Und den Handschuh, wo du über Blöcke mit dann die Bombe auch rüberfausten konntest. Oh, da hätte ich jetzt echt Bock, das mal zu spielen, gerade hier zu Im Spiel bin ich übrigens unbesiegbar. Wenn du den Sound anmachst, dann kannst Welchem Spiel bist du nicht unbesiegbar? Natürlich nicht. Wir nehmen noch nie Spiele, in denen ich gut bin beim Beef. Lieber Beach Spikers. Aber es ist komisch, dass du trotzdem jedes Mal beim Beef dann gewonnen hast bisher, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Da erinnerst du dich leider falsch. Du führst nicht die Liste an. Oh, lass uns mal Bomberman spielen, wenn wir hier fertig sind. Wir haben leider keine 4 Controller, glaube ich. Du kannst ja alleine spielen. Cool, dann gewinne ich. Sag, du spielst alle 4 Rollen, wir schneiden das dann zusammen, so wie immer. Dann funktioniert das echt gut. Super Bomberman 5 Teile, muss ich mal gucken, ich kenne nur die ersten 3. Ich glaube, die späteren gibt es auch nur in Japan. Ich wollte gerade sagen, 5 gibt es in Japan, 3 glaube ich in Deutschland. Mhm. Oder wenn so, überhaupt, vielleicht gibt es sogar nur 2 in Deutschland, ich bin mir nicht sicher, ob es den dritten überhaupt noch hier gab. Ich glaube auch mittlerweile auch ein bisschen seltener, also wenn man die jetzt nochmal kaufen wollte auf dem Super Nintendo, wird man ein bisschen mehr Geld los. Aber da Xbox Live gibt es ja auch. Dadurch, dass es so viele Versionen gibt. Da gab es diese tolle Umsetzung, ne? Wie hieß das, Zero? Nee, das war nicht auf Xbox Live, das war Bomberman X-Zero. Jetzt mit Metallrobotern und Terminatoren. Da haben sie alles getötet, was das Spiel ausmacht. Absolut alles. Absolut alles komplett weggehauen. The Lost Vikings habe ich hier noch notiert. Super. Was man auch als ja, Puzzlespiel bezeichnet. Heutzutage gibt es ja Trine, die Trine 1 und Trine 2, die Serie, die jetzt, ich weiß nicht, wer hat's gemacht? Auf Steam habe ich es auf jeden Fall bei mir auch nochmal zugelegt. Frozen Byte? Nee, ich weiß es nicht. Ja, man kann es ja ein bisschen als spirituellen Nachfolger, glaube ich, zu The Lost Vikings sehen. 3 Wikinger mit unterschiedlichen Talenten, die von einem Alien entführt wurden, auf ein Raumschiff irgendwie dann gemacht wurden. Die mussten dann Raumpuzzles lösen, indem die ihre eigenen speziellen Talente, der eine konnte, was weiß ich, da springen, der andere hat ein Schild, womit er dann Pfeile ändern kann. Du kannst mit einer Taste konntest zwischen den Charakteren hin und her wechseln und musstest diese Raumpuzzles lösen. Vielleicht ein bisschen so im Feeling, ein bisschen so wie ein Lemmings auf eine andere Art. Oder wie Goblins oder Humans hatte das damals Humans, zum Beispiel auch. Humans zum Beispiel später auch auf dem Super Nintendo gemacht von Blizzard tatsächlich. Mhm. Ne, eines der Spiele, bevor sie dann komplett in ihre Strategie und Rollenspiel Sphären dann abgehoben sind. Aber auch noch eines meiner liebsten Spiele auf dem Super Nintendo. Mir gefiel der erste Teil besser als der zweite Lost Vikings. Der zweite hatte noch so Tiere dabei, die auch noch eigene Fähigkeiten hatten, so einen kleinen Drachen und sowas. Aber es brauchte es eigentlich nicht wirklich. Es war so ein bisschen draufgepfropft, aber der erste war ein bisschen puristischer und eigentlich auch besser. Eben, also es waren genug Level, glaube ich, 40, 50 Level, die man machen kann. Man ist da auch noch ordentlich beschäftigt gewesen. Und ey, war ein echt schönes Spiel, ne? Und da kann man sich die heutigen, wenn man ein bisschen modernere Optik haben will, mal die Trine-Sachen angucken, die mit einem leicht ähnlichen Konzept funktionieren. Evo? Das kenne ich nicht. Das kann mir jemand erklären, was das ist. Hast du das nicht gehabt, Ede, aus den USA? Evo? Das war das, wo du dann die Evolution durchmachen musst, so ein Sidescroller auf dem Super Nintendo. Das ist aber irgendwie anders. Quest for Eden heißt das. Evo Quest for Eden war es, ne? Wo man so dann auch so ein Tier schaffen konnte, was aus verschiedenen anderen Tieren besteht. Ja, du kannst Sachen du kannst Sachen dazu kaufen. Du fängst an als irgendwie Einzeller und arbeitest dann langsam hoch und kannst dann, eigentlich ist es ziemlich grinden gewesen. Du hast so ein kleines Level und fängst dann an, die anderen Fische zu fressen oder Algen oder sowas alles. Und dann kannst du im Shop sozusagen dir dann neue Evolutionsstufen kaufen. Irgendwie eine schnellere Flosse oder größere Zähne. Das war echt cool. Das war ja auch wieder fast wie ein Rollenspiel. Und du hast wirklich am Anfang bist du im Wasser als Wasserlebewesen und gehst dann praktisch die Evolution dann bis später durch, bis du dann Säugetiere hast und aus dem Wasser rauskommst. Das ist richtig cool gewesen. Wie dieses Spiel hier, was von Peter Molyneux, wie heißt es? Spore. Spore, nur in gut. Es ist Will Wright, ne? Spore ist Will Wright, ja. Aber Peter Molyneux ist es so aufgebaut, man könnte denken, das ist vom Peter ist. Das hat auch so eine süße Comic-Grafik und die einzelnen Wesen, die man sich da erschaffen kann. Ist einfach ein super Spiel. Ja, so eine Art Konzept wie bei dem Spiel, also klar, Spore natürlich, dass du einen Charakter hast oder ein Wesen, was sich entwickeln kann, aber wie das als Sidescroller aufgebaut ist und wie du dich da entwickeln kannst, gab es in der Form auch nicht. Ne? Auch wirklich ein sehr eigenständiges Spiel. Auch von Enix gewesen. Von Enix dann dort gemacht. Leider nur als Japan- und US-Version erhältlich, hierzulande nicht. Ich hab's doch. Auch das gibt eine PAL-Version davon. Ich habe nie eine gesehen. No? Ich glaube auch, das ist eine PAL. War die nicht auch in diesem fetten Laguna-Aufkleber wieder drauf? Guck mal kurz nach. Ich glaube, das heißt echt Evo Quest for Eden. Es müsste tatsächlich Quest for Eden. Tatsächlich, ich habe immer gedacht, dass es nur eine US-Version gibt und ich habe das auch hier nie im Laden Search gesehen. For Eden. Search for Eden, nicht. Nee, es gibt es nur japanisch und amerikanisch. Wie komme ich denn da drauf? Auch kein UK-Version? Also Laguna gab es ja einige Sachen. Ich weiß, dass Soul Blazer war über Laguna hier rausgekommen, zum Beispiel. Oder Draken. 2K. Das komische, ja, mit den 2K, dieses komische Billo-PC-Rollenspiel, was schlecht auf dem Super Nintendo umgesetzt wurde. Wo wir gar nicht drüber gesprochen haben, fällt mir jetzt noch kurz ein, um nochmal zu Rollenspielen zurückzugehen, über diese ganzen westlichen Sachen, so Might and Magic und Ultima und diese Geschichten, die es alle gab, aber hat wahrscheinlich auch keiner gespielt. Ja, oder? Also wenn ich die gespielt habe, habe ich die eher auf so Amiga oder C64 früher noch dann gespielt und ich habe die geflissentlich, also ja, persönlich zumindest auf dem SNES ignoriert, aber du hast so recht, die gab es natürlich auch, dann eben wie die Might and Magics, ich glaube den ersten und den zweiten, wenn ich mich nicht irre, ja, da dann dort drauf, aber die waren leider nie in meinem Dunstkreis, was die Super Nintendo-Fassung ist. Da muss ich mich entschuldigen, da habe ich mich echt vertan. Jeder hat das gerade hier aufgerufen und es gibt wirklich nur eine US- und eine japanische Version davon. Ich war echt felsenfest davon überzeugt, aber es ist wahrscheinlich zusammen mit Indiana Jones damals rausgekommen. Ist dann hierzulande dann leider ja als Spezialversion mit rausgekommen. Ich hätte ja auch noch ein Spiel notiert, was ich denke mal nicht so viele Leute gespielt haben, aber The Fireman. Habe ich auch mal gespielt. Habe ich auch gespielt. Das war geil, ey. Das war sehr cool. Ne? Das will ich auch cool. Irgendwann grabe ich es auch nochmal aus für die Sendung. Du wirst als hier Grisou-Style. Ich möchte Feuerwehrmann werden. Backdraft und so. Ja, genau. Es war so im Stil so Backdraft, aber gemischt mit Anime und so richtig auch ein Story-Modus. Ja, der auch so Top-Down, ne? Und man musste so in Häuser reingehen und dann die Flammen mit dem Feuerschlauch genau, und so. Genau. Top-Down, es fängt an, dass Schlauch, du... Leute Feuerschlauch. Genau, du wirst gerufen als Feuerwehrmann und musst dann in ein brennendes Gebäude rein und musst dich dann durchkämpfen durch die Räume und Leute retten und eben dein größter Feind ist das Feuer, was dann drumherum ausbricht und du hast deinen Feuerwehrschlauch und musst dann auf den Druck achten und dir zusätzlich Wasser holen oder irgendwo dann wieder aufladen und alles da. Wir sehen es gerade hier kurz mit kleinen Story-Sequenzen, die dann noch... Das war echt cool, das kann man glaube ich auch im Koop zocken, oder? Kann man auch im Koop zocken, genau. Da ist auch ein Kollege mit dem mitgelaufen. Ich bin mir sogar nicht sicher, ob die sich sogar teilweise mal getrennt haben, was den Singleplayer-Story-Modus angeht. Ansonsten ist der Typ immer mitgelaufen und hat auch, genau, mit der Axt das Feuer dann kaputt gehauen, während du mit dem... Was mir physikalisch übrigens nicht eingeleuchtet hat, damals schon nicht. Ja, ich hab immer gedacht, das ist vielleicht so der, durch den Schwung, die Luft, die mitgezogen wird. Okay, ja, na? Klar, die löscht das Feuer. Ja, er haut ja nicht drauf, sondern er schwingt davor hin und her. Und die Luft, der Luftwirbel der Axt macht dann auch das Feuer. Ist auf jeden Fall nicht für den Schulunterricht geeignet, um zu erzeigen, wie man Feuer bekämpft. Ist das ungewöhnlich eben dadurch, dass das Feuer dann weiter entwachsen kann, wenn du dir zu viel Zeit lässt. Und du hast auch nur einen Timer. Oben sieht man im Moment gerade, um die nächste Objektive oder Objective dann zu erreichen, hast du 10 Minuten und dann fängt der nächste Task sozusagen an. Hast du auch immer ein bisschen diesen permanenten Druck. So einer dieser Katastrophenfilme, aber als Videospielform. Das ist übrigens auch ein Spiel so ähnlich wie Terranigma, wo die Amerikaner ziemlich drauf abgehen, weil das ist auch nur in Europa und Japan rausgekommen und niemals in Amerika. Deswegen hätten sie es alle gern. Und es war eigentlich echt auch cool. Es war ein cooles Spiel, da haben sie auf jeden Fall ein bisschen was verpasst. Es gibt, glaube ich, eine Saturn-Fortsetzung, die nur in Japan rausgekommen ist, die habe ich aber leider nie gehabt. Oder PlayStation 1 kann auch durchaus sein. Aber generell gibt es echt wenige Spiele, die sich mit dieser Thematik auseinandersetzen. Weil eigentlich, das klingt ja schon per se irgendwie voll nach einem spannenden, coolen Spiel, was man daraus machen kann. Aber es ist nie so in Spielform mal richtig geil umgesetzt worden in den letzten 10, 15 Jahren. Ja. Oder kennt jemand irgendwas? Sowas, was in der Richtung ist, also jetzt nicht mit Feuer spezifisch, aber Disaster Report, Zettai Setsume, was in Japan jetzt der vierte Teil, der nicht mehr rausgekommen ist. Ja, wegen des Disasters. Aber das ist natürlich mehr dann in der Richtung... Ja, I Am Alive, wenn du den heutigen Vergleich oder sowas dann rausziehst. Erdbeben Survival oder sowas. Aber so wie Fabian das erwähnt, zum Beispiel viele Entwickler, wenn die so auf Technik gehen wollen, was kann deine neue Technik ändern? Zeig mal, wie Wasser funktioniert. Mhm. Also ich könnte mir das auch als ein sehr technisch eindrucksvolles Spiel vorstellen, wenn jemand so eine gute Feuerengine dann macht, die man auch mit Wasser dann löschen muss. Ne? Also das könnte durchaus interessant werden. Vielleicht ist es aber auch in der 3D-Umgebung zu verwirrend oder so. Wie ist es? Burning Rangers auf dem Saturn? Saturn. Das war ja auch mit so einer Feuerrettungstruppe, wo du irgendwie durch brennende Gebäude dann... Einer von den Titeln, die man auch nicht bezahlen kann. Ja, einer der großen. Ja, wenn du irgendwo noch ein gutes Deep 4 findest, was ich noch dann haben kann, ich such's heute noch. Gab es da 4 Teile von? Ja, Deep 1 bis 3 habe ich schon, aber Deep 4 ist das, was mir leider noch entgeht. Bye. Clock Tower habe ich hier noch notiert, gab es nur als Japan-Version, aber später dann auch als US-Übersetzung. Einer der frühen Survival-Horror-Titel im Vorfeld von Resident Evil. Das ist mit dem Scherenmann, ist das, ne? Genau, ne, wo du dann als Mädel in so einem verlassenen Haus bist, oder ich glaube mit anderen Leuten fängt das an, und du hast immer diesen Freddy Krüger-Style Scherenmann, der dich verfolgt, und du musst dich verstecken in den Räumen, sonst kommt er und hackt dich durch mit der Schere. Und alles so als Proto-Survival-Horror-Game eben, wo das eher nur durch Alone in the Dark oder sowas bekannt war, war schon ein, finde ich, sehr gruseliges und stimmungsvolles Spiel. Auch gemacht von Human, die auch, ich glaube, auch hier Fire Emblem gemacht haben. Ja. Ne? Gibt es da nicht auch einen Nachfolger von dieses, wie heißt denn das? Für PS1 gab es da... Für PS1 ein Clock Tower 2 und Clock Tower 3 auf der PlayStation 2. Das mit dem Mädchen und dem Hund. Ja, ja. Achso, das ist Haunting Grounds. Ja, Haunting Grounds. Ja, aber es ist mehr inoffiziell. Es gibt auch das richtige Clock Tower 2 und 3, also 2 auf der PlayStation 1 und 3 auf der PlayStation 2. Und es geht mehr eben in die Schiene wie Haunting Ground, dass du eher nicht eben der Typ mit der Knarre bist und die Monster kaputt hauen kannst, sondern dich einfach verstecken musst. Ein bisschen der Ansatz auch, den nachher Shattered Memory hatte von Silent Hill, ne? Mhm. Dass man eigentlich die Gegner nicht so plätten kann, sondern eher wirklich auf der Flucht ist und gestresst. Ja, aber da hat es ja, Shattered Memories war mehr so ein Lauf durchs Labyrinth und hoffe, dass du nicht dann irgendwo stolperst, als jetzt hier wirklich, ich denke mir so an ja, was ich mir im Vorfeld so zu Heavy Rain vorgestellt habe, ne? Wenn der Killer irgendwo rumschleicht und du dich im Schrank dann verstecken musst, wäre auch schon was ein bisschen so hier Metal Gear. Ne? Siren hatte das auch. Und Siren auch natürlich, wenn du mit dem kleinen Mädchen dort unterwegs bist und dass sie dich da nicht sehen können. Ist ein sehr stimmungsvolles Spiel. Es ging ein bisschen fast schon in die Visual Novel-Ecke, so von der Präsentation her, aber es hatte natürlich so eine 2D-Grafik, wo du dann rumgelaufen bist. Auch mit so richtigen. Du musst es echt aufs Timing achten, zu welchen Zeit bin ich an welchem Ort, wo kann ich mich wie wo verstecken, dann kann die Geschichte in verschiedene Richtungen dann hingehen. Ich habe leider die Nachfolge auch nie exzessiv spielen können, aber das erste fand ich ein sehr stimmungsvolles Ding und eins der wenigen Gruselspiele, die, glaube ich, auch heutzutage noch schön die Stimmung aufrechterhalten können. Haben wir noch was hier? Ich glaube, wir haben den Großteil besprochen und abgehakt, was auf der Liste zumindest stand. Zombies Hate My Neighbors haben wir ja kurz erwähnt vorhin. Oder besteht da Großbedarf? Nö. LucasArts hat es, glaube ich, damals noch programmiert. Zombies 1 und 2. Mhm. Top-Down Action-Adventures oder mehr Action-Spiele. Ne? Sind nett gewesen, hatten einen lustigen Stil gehabt. Hast du doch mit Wolf gespielt, ne? Gibt's auch ein... Hatten wir Zombies auf der Webseite noch? Ja, ich glaube schon. Nicht gespielt. Doch, aber Wolf war auf jeden Fall dabei. Auf jeden Fall war bei der andere dann. Ich glaube, es war Eddie. Chris. War das nicht so ein Wolf Eddie versus irgendwas? Nein, ich glaube ja. Können wir noch mal nachchecken, je nachdem, wer es gespielt hat. Ich habe noch ein paar Titel hier drauf, die ihr garantiert auch gespielt habt, aber vielleicht gar nicht mehr in Erinnerung habt, dass es die auf dem Super Nintendo auch gab. Das erste ist Pushover. Ja, tolles mit Spiel. Mit der Ameise, ne? Mit der Ameise, das war in England gespielt. Werbung für Quavers, für so einen Snack, Food-Snack irgendwie. Und das wo die so Ameisen drin sind natürlich. Wo die Ameisen drin abhängen. Was das ist so ein Spiel, wo man Dominosteine hat, mit unterschiedlichen Fähigkeiten, sag ich jetzt einfach mal. Man muss probieren, den letzten Dominostein umzukippen. Und das war echt ein ziemlich cleveres Puzzlespiel, wo man mit der Ameise, während die Puzzlesteine auch umfallen, oder Dominosteine auch umfallen, hin und her laufen musste und Sachen dann verändern praktisch, wie die aufgebaut waren. So, fand ich irgendwie ziemlich gut. Die Dominosteine hatten verschiedene Fähigkeiten, die sind nicht einfach alle nur umgekippt. Es gab welche, die sind, wenn sie angestoßen wurden, sind sie hochgeflogen und haben sich dann umgeklappt, sie sind auseinandergefallen. Gefedert. Sie haben verschiedene Fähigkeiten gehabt. Das war echt cool, hat eine echt lustige Idee gehabt. Ich habe das aber auch mal vor gar nicht allzu langer Zeit nochmal gespielt. Heute ist es relativ fummelig, weil du halt immer, du kannst so schrittweise gehen, dann immer diese Steine hochheben, umsetzen, wieder absetzen. Mhm. Es spielt sich nicht mehr so flüssig, wie du das heute irgendwie vorstellen würdest, aber die Idee war echt toll und ich verstehe nicht, dass da nicht nochmal für eine Fortsetzung irgendwann drauf aufgebaut wurde. Ich glaube, es gibt da auch Fan-Remakes und sowas von, also zumindest für PC, damit du das heute irgendwie noch spielen kannst, gibt es da, glaube ich, ja, ich auch aktualisierte auch Versionen von. Ja. Vor allem, weil es eigentlich ganz, ganz simpel ist, ne? Du hast dann verschiedene Dominosteine, die halt unterschiedliche Sachen machen und du brauchst ja dann dieses Konstrukt, also die Ansicht wird ja bleiben, eigentlich wird ja praktisch alles bleiben, du könntest ja auch wahrscheinlich die Puzzle nahezu übernehmen, vielleicht ein bisschen erweitern, aber finde ich eine interessante Sache, weil Knobelspiele sind insgesamt ein bisschen vernachlässigt worden in letzter Zeit, gibt dann eher so Geschicklichkeitsspiele, aber so richtig, wo man so denken muss, sowas wie dieses, wie heißt denn das mit dieser Maschine? Incredible Machine und sowas alles. Gar nicht mehr. Alles eher schon auf Physik ausgelegt, aber nicht auf so Kleinkram. Ja, kommt ja Incredible Machine, gab es das auf dem Super Nintendo? Das kenne ich aber auch nur vom PC. Nee, von dem PC-Spiel. Das kommt jetzt als Angry Birds Machine. Nee, aber tatsächlich, von Rovio, glaube ich, ist es das neue Spiel, was sie kopieren. Eine Incredible Machine-Kopie kommt jetzt dann von denen raus. Ja. Mit neuem Branding und Marketing. Was hast du noch? Das andere Spiel, was ich noch hatte, war Super Picross, was die meisten jetzt wahrscheinlich eher vom Dingsen kennen. Das gab es auf dem Super Nintendo. Aber nur in Japan, oder? Ja, leider. Gab es nur in Japan? Glaube ich, leider nur in Japan. Okay, das ist aber ein super Spielprinzip. Ein bisschen so wie Minesweeper, könnte man sagen. Ja, ich glaube, Picross ist echt schwer zu erklären, wenn man das nicht kennt. Also für Leute, die das nicht kennen, obwohl es eigentlich total simpel ist, aber du kannst es immer versuchen. Man muss Bock auf Mathe haben, glaube ich, oder? Ein bisschen. Also man muss auf jeden Fall logisch kombinieren können. Man hat sowas wie im Matheheft halt verschiedene Kästchen, also ein Kästchen vor sich mit, was ich sage jetzt einfach mal, 6x6 Kästchen und hat in der horizontalen und vertikalen Ebene Zahlen stehen. Die Zahlen bedeuten dann, wie viel von den Feldern ausgefüllt sind und wie viel nicht. Und anhand der horizontalen und vertikalen Ausrichtung kann man dann errechnen, welche Felder belegt sind und welche eben nicht. Mhm. Und da muss man welche davon wegmeißeln und das, was übrig bleibt, ist dann entweder ein typisches Mario-Item oder sonst was. Das praktisch ergibt dann im Pixel-Look immer irgendein Item. Und das bringt total Spaß. Und da gibt es auch eine 3DS-Version von, die dann dreidimensional ist, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, es ist eine DS-Version, oder? Es gibt Picross DS und Picross 3D. Aber ich bin ja eher ein Fan von dem 2D, von dem ersten Teil, weil ich finde, dass mit der dritten Dimension, es war so gimmickhaft, das brauchst du nicht. Und eigentlich ging es ja nur um dieses Rechnen und irgendwie das auf logische Weise sich zu erschließen. Und ich fand das mit dem 3D zu verwirrend und unnötig. Also wenn man jetzt heute dieses Prinzip sich nochmal anschauen will, also das normale Picross DS und es gibt auch das von dir angesprochene Super Nintendo-Spiel, das haben sie im Rahmen dieses Hanabi-Festivals mal als Importspiel für Wii, als Virtual Console angeboten. Ah. Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt oder ob die immer nur zeitlich begrenzt waren. Auf jeden Fall gab es das zum Runterladen mal für Wii. Und was es auch gibt, ist, glaube ich, das Game Boy Picross für 3DS Virtual Console. Aha. Auf jeden Fall, also Leute, die gerne knobeln und auch mal ein bisschen was anderes spielen, sollten da auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen, weil es das wirklich wert ist. Also Puzzlespiele gehen wirklich immer unter, weil die dann natürlich, wenn du die für 30, 40 Euro kaufen musst, ist es natürlich auch immens viel Geld für so ein Zeitfresser oder so ein kleines Spielchen. Aber gerade im Virtual Console Store, wie Fabian das eben gesagt hat, da kann man echt mal ein paar Euro dann dafür ausgeben. Ich würde persönlich immer bei Handheld-Versionen bei sowas eher gucken. Also auf dem Super Nintendo ist es bestimmt dann gut gewesen. Mhm. Aber bei solchen Sachen kann ich mich tatsächlich besser vertiefen, wenn ich das irgendwo auf dem DS oder auf dem Phone oder irgendwie sonst wo mit dabei habe. Ja, ging ja nur darum, dass es die Version halt anscheinend nicht hier gab. Ja. Und dann wird das wahrscheinlich passen. Und als letztes Spiel habe ich noch eins rausgesucht, was in Deutschland auch nicht erschienen ist, was aber in ganz, ganz vielen, also wenn man sich Listen anguckt, Sleeper-Hits und Spiele, die hier nicht rausgekommen sind, Umihara Kawase, das ist wahrscheinlich auch schon mal gesehen. Hier ein bisschen wie Bionic Commando, das kleine Mädel mit dem Jojo, oder was war das? Nee, die hat so einen Fisch, oder der Enterhaken. So eine Fishing-Line hat die irgendwie, also so einen Haken und kann sich dann, also das ist auch ein komplex aufgebautes Level, wo man dann mit dem Haken probieren muss, zum Ausgang zu kommen. Gibt es dann verschiedene so Laufbänder und irgendwelche Transportbänder, die an Wänden hochgehen. Man muss sich daran mit dem Fischhaken festhalten und probieren dann das Level durchzuspielen. Sieht ziemlich simpel aus, gehört aber auch zu diesen Puzzlern und auf jeden Fall ein ganz, ganz cooles Spielprinzip. Wir haben uns natürlich jetzt wirklich, was eine erstaunlich große Zahl schon ist, uns nur auf sehr gute und echt irgendwie tolle Spiele beschränkt. Es gibt halt eine ganze Menge an kuriosem Schrott für Super Nintendo. Auch da muss man sich nichts vormachen. Da ist echt eine Konsole, die eine riesige Bibliothek an Spielen hat. Und da gibt es unglaublich viel auch, was Lizenzmüll und so angeht. Ich glaube, Space Ace hatte ich letztes Mal kurz angerissen, dass es so unheimlich scheiße war. Und ich glaube tatsächlich auch, dass es viele eben als Kinder und Jugendliche erlebt haben, auch teilweise Spiele, die eben jetzt nicht zu den großen Highlights normalerweise zählen würden, in der verklärten Vergangenheit. Da hat er eben wahrscheinlich True Lies ganz toll gefunden damals und es soll ja auch nichts dagegen heißen, dass man da Spaß gab. Es gibt bestimmt auch die Fans der Home Alone Spiele oder was auch immer sonst, aber da sollte man jetzt nicht sauer drüber sein, dass wir den nicht jetzt 20 Minuten im Cast gewidmet haben. Ich meine, das siehst du immer bei den Kommentaren, dass, wie du es vorhin schon erwähnt hast, dass Leute Terranigma denn so über den grünen Klee loben, das ist das absolut beste Action-Adventure. Ich dachte, das ist Secret of Evermore. Ja? Terranigma wäre ja zu Recht fast. Ja, Secret of Evermore. Nein, Evermore, ja klar, aber es ist die Verklärung, die dann eben nochmal dazu kommt. Ich denke mal auch viele bei uns auf der Seite speziell, da wir ja auch nochmal ein jüngeres Publikum haben, haben die Sachen auch erst After the Fact kennengelernt, eben über Virtual Console und andere Geschichten, die natürlich einen anderen Blick ein bisschen da drauf haben. Ne, und dadurch überschneiden sich vielleicht die Titel nicht ganz so, die gerade aktuell bei den Leuten im Blick sind. Aber da waren viele Leute bei, die auch wirklich damals die Sachen gespielt haben und sich über den Podcast auch sehr gefreut haben und dass wir auch so viele Sachen erwähnt haben, die halt nicht so mainstreamig waren und auch ein paar. Ja, ich denke, wir haben dem Super Nintendo zum 20-Jährigen ein adäquates Podcast-Jubiläum beschert. Darf ich noch drei Spiele sagen? Ich habe mir das gerade mal die Hose angeschaut. Zum einen, ich würde mal sehen, ob das jemand von euch kennt. Ich glaube, das gab es nämlich auch nur in Japan, das Nosferatu. Das war so eine Art, ich weiß nicht, ob es auch so ein Castlevania-Verschnitt war. Kennt niemand von euch? Irgendwas klingelt, aber kein Bild kommt. Dann tun wir einfach so, als hätte ich es nie gesagt. Ich glaube, dass es in Amerika noch eine ganze Menge coole Sportspiele von Tecmo gab. Da erinnere ich mich nämlich auch ganz dunkel dran, dass ich so ein Basketballspiel unbedingt immer haben wollte. Was ziemlich toll war, ist aber bei uns leider nie rausgekommen. Und noch ein Spiel, was es aber auch bei uns gab, was ich auch hatte, war Young Merlin. Habt ihr das gehabt? Das war das Top-Down, ein bisschen Zelda-esque. Das war so ein Rollenspiel. Ja, es war so ein Zelda-Verschnitt, was aber komplett ohne Sprache auskam und ohne Text. Es hatte nur Symbole, mit denen die verschiedenen Charaktere in der Welt kommuniziert haben. Und es hat primär so ein Wald-Setting gehabt. Das weiß ich nur, es gab Wildschweine als Gegner und es war relativ schön anzuschauen von der Grafik. Aber wie der eigentliche Spielablauf war, es war auf jeden Fall ein Action-Adventure, aber es war nicht ganz so, wie ich es mir erhofft hatte, weil es nicht ganz hundertprozentig Zelda-like war. Aber es war auch ein gutes Spiel, was glaube ich auch so auf den... Dieses Dracula-Spiel, ist also... Nee, Young Merlin meine ich jetzt. Achso. Ja, Young Merlin kenne ich, glaube ich, tatsächlich nur von den Tests in der Videogames oder so. 82% oder was auch immer das bekommen hat. Aber leider nie selber in Aktion gesehen. Nee, aber ich glaube, mit den ganzen Sachen, die wir hier besprochen haben, haben wir tatsächlich sehr adäquat übers Super Nintendo gequatscht in den beiden Podcasts. Und ich denke, spätestens beim 40-jährigen Jubiläum werden uns die restlichen 2-3 Titel einfallen. Hatte Markus dann noch dabei? Nee, ich glaube nicht. Ja, wir gießen über deinem Grab dann schön ein bisschen Alkohol drüber. Aber das Schöne ist daran jetzt auch beim Super NES, also bis auf natürlich ein paar Sachen, die dann noch jetzt rauskommen, auf Modul wirklich, man könnte eigentlich, es ist eine perfekte Sammlung davon, sich anlegen. Die Zeit ist halt vorbei so und man kann sich den ganzen Kram, den man immer haben wollte, zusammenkaufen. Hat irgendwie was, finde ich. Das Problem ist halt, dass du musst ja davon ausgehen, dass viele Batterien einfach hin sind in den Spielen, dass sie nicht mehr funktionieren. Und du wirst es echt auch schwer haben, wie Gregor vorhin schon mal gesagt hat, so Spiele, wo die Pappverpackung noch schön sind und die Anleitung noch heil, ist halt echt schwer zu kriegen. Und da gibst du halt mal richtig viel Geld aus, um da eine Sammlung der besten Spiele irgendwie aufzubauen. Weil klar, du kriegst lose irgendwie, kriegst du die ganzen, also nicht die ganzen, aber viele Spiele hinterhergeworfen für ein paar Euro. Aber der Preis springt halt sehr schnell nach oben, sobald es dann irgendwie um komplette Spiele geht. Und ich weiß nicht, so lose Module sammeln. Ich habe auch jede Menge lose Module. Aber so richtig cool finde ich das auch nicht. Und es hat halt auch nicht so einen Wert dann. Macht sich auch nicht gut im Schrank. Ich glaube, rein von den Spielen her, die Virtual Console selber ist ja ganz gut bestückt, was Super Nintendo angeht. Ich habe jetzt die Liste jetzt hier nicht dabei, aber ich glaube, es ist mit das umfangreichste Archiv an Virtual Console-Spielen, die da sind. Kann man sich zumindest rein von den Spielen her eine schöne Bibliothek anlegen, wenn man die Konsole damals nicht gespielt hat oder wieder in Erinnerungen dann schwelgen will. Für mich persönlich, ich habe es an anderer Stelle auch schon mal gesagt, also Super Nintendo ist mit einer meiner Lieblingskonsolen. Ich würde für mich rein persönlich tatsächlich die PlayStation 1 noch drüber sehen, aber es ist eine persönliche Ansicht rein, was die Rollenspiele und so weiter angeht. Aber das Super Nintendo einfach durch den schönen Mix und auch die Rollenspiele und alles, was es gegeben hat, ist auf jeden Fall ganz, ganz knapp nur auf dem 2. Platz für mich. Eine der rundesten und best ausgestatteten Konsolen, die es gegeben hat. Punktum. Ja. Kann man so unterstützen. Ja, würde ich mich jetzt auch anschließen. Ich glaube, für mich ist es sogar cooler im Nachhinein jetzt als PlayStation 1, auch wenn natürlich war ich echt begeistert, als die PS1 rauskam und alles war 3D und echt so Sachen wie Ridge Racer oder auch Wipeout, das hat mich echt umgehauen, wie geil das war. Und dann, ich war sofort, dass ich gesagt habe, ey, geh mir weg hier mit dem alten Nintendo Babyschrott in 2D und dann alles gleich verkauft und für wenig Kohle weggehauen und später haben sehr viele gemacht, leider. Und natürlich hat so rückblickend der Zahn der Zeit eher an der PS1 dann genagt, als an den meisten Super Nintendo-Spielen. Ich glaube, für mich ist es echt so fast nach wie vor mit meiner Lieblingskonsole. Ich glaube fast, ich muss irgendwann mal alte PlayStation 1-Spiele, also ich habe mich mittlerweile abgefunden, wie die aussehen, aber die, also dass ich die immer noch gut spielen kann, ohne dass ich jetzt, oh Gott, hier, schau dir mal die alte Polygongrafik an. Nur die leiden zusätzlich noch drunter, dass man die eben nicht mehr an Röhrenfernsehern spielt, weil ich glaube, noch mehr als bei 2D-Spielen hat dann eben wirklich das Aliasing oder so, oder wie die Spiele dort ablaufen, wesentlich mehr kaschiert als diese scharfen Kanten, die du heute dann mit HDMI und allem drum und dran siehst. Aber auch auf dem Röhrenmonitor oder Röhrenfernseher, da sehen die Sachen auch nicht besonders ja, gut aber aus. Ja, aber es sieht auf jeden Fall schon mehr nach dem aus, wie es eigentlich aussieht. Also auch bei Super Nintendo-Spielen, auch wenn die schön bunt und crisp mittlerweile aussehen durch die Emulatoren und die neuen Varianten mit dem Fernsehen und so weiter. Ich glaube, auf dem richtigen Röhrenfernseher, wie die ganzen Spiele gemeint sind, ne, da hast du eben nicht diesen Pixel-Look von heute, weil es wurde ja trotzdem so gebaut, dass es immer noch dann nach weichen Kanten und so weiter aussieht, einfach durch die Unschärfe des Fernsehers. Glaube ich, ist so ein Feeling, das kann man auch originalgetreu am besten dann erzeugen, wenn man das dann richtig mag, auf dem richtigen Röhrenfernseher. Aber hey, es hält sich eben da die Waage für mich persönlich, ob PlayStation 1, ob Super Nintendo, beides tolle Konsolen und heute hat, oder in diesem Zeitraum hat das Super Nintendo sein Jubiläum, deshalb darf es auch mal den Vortritt haben, vor allem. Was ist denn das nächste Jubiläum? Das nächste Konsolenjubiläum. Ja. Ich glaube, wir haben ja noch einige verpasst. Ne? Die Xbox One hatte ihr 10-jähriges. Ja, aber da kriegst du ja nicht mal einen halben Podcast mit voll mit guten Titeln, will ich jetzt mal so böse sagen. Ach, oder? Du hast nicht viel Xbox One gespielt. Da gab es schon einiges. Habe ich tatsächlich auch nicht. Xbox One war mir immer relativ unsympathisch. Oh, jetzt bin ich einer der wenigen, der tatsächlich Xbox One gespielt hat. Die einzige Konsole, wo das Pad größer ist als die Konsole, oder? Und da gab es so tolle Sachen wie Blinks the Time Sweeper. Ein absoluter Hit. Es gab auch gute Spiele, mir fallen nur keine ein. Ja, es gab schon gute Spiele. Ja, Brute Force war es nicht. Rally Sport Challenge. Stimmt, Rally Sport Challenge habe ich gern gespielt. Shenmue, hey, da sehen wir gerade Young Merlin. So. Also, stimmt, alles durch so Piktogramme dargestellt, anstatt durch Sprache. Nett sieht's aus. Total. Auf jeden Fall. Das ist Asterix. Ja, dann ist es, glaube ich, Infogramm gewesen. Herr Westwood hat es entwickelt. Westwood tatsächlich. Ja. Und er hat hier das Deutschland-EM-Outfit an. Naja, ein bisschen. Ja, sieht eher rot, nach Belgien rot, aus, schwarz, oder? Gold, schwarz, also rot. Wie Asterix. Ja. Ohne das Mützchen da noch hinten dran. Okay, damit sollte es das gewesen sein. Ich bedanke mich bei Fabian, bei Marc und sehr gerne bei Etienne. Es hat mir wieder großen Spaß bereitet und damit mehr Grau, ich brauche nicht dazu sagen. Damit geht Staffel 2 des Podcasts zu Ende. Wir werden noch eine Handvoll Comments von anderen Redaktionsmitgliedern hören, aber in unserem Namen sage ich einfach mal. Das kannst du im Nachhinein dann rausdrehen, oder? Ich guck mal. Vielleicht kommt ja noch was. Gut. Vielleicht kommt nochmal. Gut. Tschüss. Okay. Ich sitze jetzt gerade hier mit folgenden Leuten. Christian Gürnt von MTV Game One, hallo. Nicht die Vita, Chris reicht. Ich wollte gerade sagen, wolltest du uns noch dein Leben erzählen? Ja, Anne, hallo. Ich bin Reinhold Pofalla, oder wie er heißt. Reinhold, wie heißt er? Reinhold von Schlottenbach, Pofalla, der Vierte. Ja. Exakt, ja. In dieser Reihenfolge. Das bin ich und niemand sonst. Ich habe euch nochmal von euren Arbeitsplätzen weggerissen und schmählich hier in das Studio Kabuff entführt, weil wir haben gerade ellenlang über Super Nintendo gesprochen und natürlich nicht nur von den Karpaiken, die hier drüber gesprochen haben, hat das Super Nintendo ja einen gewissen Effekt gehabt, als es rausgekommen ist. Ich würde gerne mal von euch hören, was ihr... Effekt. Ja. Wie war denn eigentlich gerade die Diskussion? War das wieder so hitzig wie beim letzten Mal? Ja, oder ein bisschen. Also, aber war es ein Fanboy-Getool? Du hattest ja zwei Ultra-Fanboys am Start. Ja, ohne Scheiß. Drei Ultra-Fanboys. Echt? Ach so, der und dich, eigentlich dich eingeschlossen. Eigentlich bin ich auch Fanboy, muss ich sagen. Wer war denn dabei? Fabian war dabei? Fabian, Ede und der TÜVs. Ja gut, aber Ede hat ja generell jetzt nicht so... Ede hat wieder ein bisschen... Ahnung. Ja, ein bisschen Gehate musste ja auch nochmal dann dazukommen. Aber vielleicht kann ich es ja noch so schneiden, dass es dann zivil klingt. Nee, das sollen ruhig die Leute hören. Die Leute denken nämlich immer, wie Eddie wäre hier so der krasse Retro-Nintendo-Gamer, der alles von früher super fand. Das stimmt überhaupt nicht. Niemand regt sich so dermaßen über alles Alte auf wie Eddie. Ja. Nicht mal ich. Die Leute denken ja auch, wir mögen uns. Und ich reg mich sehr auf, vor allem über Nintendo. Dann kam Gregor in unser Büro und meinte, hier habt ihr 15 Minuten Zeit, um mal über Super Nintendo zu reden. Ich glaube nicht, dass 15 Minuten reichen. Ich sehe das auch. Also ich sehe mich jetzt nicht beim England-Spiel heute Abend zu Hause. Tatsächlich. Ja, das und ist wir haben es gerade fünf. Ja, nein, genau. wir gehen doch jetzt hier keine Liste ab und wir müssen nicht 1000 Titel besprechen, sondern ich möchte einfach mal eure Gedanken, eure Emotionen zum Super Nintendo abholen. Gott, mit dem, mit dem Sprachsprechsprechen klappt das nach 3 Stunden also nicht mehr so gut. Ich war damals ein Mega Drive-Kind. Ich hatte einen Mega Drive und mein bester Kumpel hatte einen Super Nintendo. Und so konnten wir quasi beide Welten genießen. Weil Kollege Wolf mir wahrscheinlich nachher noch zupflichten wird. Zum Glück kann man es nicht sehen. Dass die Nintendo Disney-Spiele schlechter waren als die Sega-Disney-Spiele. Also ja, dass sie qualitativ Sound, all sowas, das war halt... Würde ich auch beipflichten. Und die Disney-Spiele waren damals auf dem Super Nintendo tatsächlich richtig gut. Noch nicht. Also was man heutzutage jetzt nicht so erwarten würde. Die Disney-Spiele, also ein König der Löwen. König der Löwen. Das klappt bei allen nicht mehr mit der Aussprache jetzt anscheinend. König der Löwen oder ein Aladdin, die waren auf dem Mega Drive weitaus besser. Mhm. Waren aber trotzdem keine schlechten Spiele auf dem Super Nintendo. Der Super Nintendo hingegen hatte für mich, und ich würde jetzt immer noch behaupten, bis heute die für mich persönlich wichtigsten Rollenspiele. Also mit Abstand. Da waren Chrono Trigger als Beispiel oder du sagst Lufia. Ja, also Lufia. Ich habe es damals Lafia genannt, aber ich war auch jung und brauchte das Geld. Ja, man hat sich die Aussprache von vielen Namen gerne zurechtgelegt, ob Lafia oder Lufia. Ich glaube, ich habe immer Lufia dazu gesagt. Ich weiß nicht, ob das die offizielle Bezeichnung ist. Ich schätze mal, es ist Lufia. Ja, ich habe damals auch Boogerman gesagt, aber es ist ja natürlich Bodgerman. Oder Butcher? Nee, Boogerman. Boogerman. Ja, Boogerman, Popel, ne? Ja. Da warst du mit Boogerman gar nicht so weit entfernt. Ja. Nee. Fand ich damals auch sehr lustig. Sowas sollte es auch wieder geben. Aber mein absoluter Lieblingstitel für das SNES, wie viele, Alter, wie viele sagen. Ich habe versucht, diese Aussprache zu umschiffen. Das höre ich aber auch nur von Amis irgendwie. Ich habe noch nie jemanden in Deutschland gehört, der SNES gesagt hat. Ja, mal gucken, oder wann habe ich ihn getreten gesagt. Und es dann verdrängt. Ich mochte es auch nicht. Ich habe immer Super Nintendo gesagt. Genau, oder SNES. SNES oder SNES finde ich auch ganz schlecht. Alter. Ja. Aber fernab davon, mein Lieblingsspiel und auch generell eines meiner absoluten Lieblingsspiele, Secret of Mana. Mhm. Fantastisches Spiel. Die Wii-Version, die es jetzt gibt, also diese WiiWare heißt es, glaube ich, ne? Oder Wii Download. Nee, die Virtual Console-Version. Genau. Ja. Es ist weitaus schwieriger als die SNES-Version. Findest du? Ist doch die gleiche eigentlich. Nee, eigentlich nicht. Echt? Also sie wirkt, ich bin einfach nur schlechter geworden im Laufe der Zeit. Also es ist ja nur ein ROM, was man spielen kann, was man nicht dort runterladen kann. Das Schöne ist ja daran, dass man zumindest nicht mehr den 3-Spiele-Adapter braucht, um zu dritt zu spielen bei der Wii-Fassung. Das stimmt, aber man hat auch den Super Nintendo-Controller nicht. Nee, den hat man nicht. Den gibt es nur in Japan, für viel Geld auf irgendwelchen Shops zu bestellen als Wii-Fassung. Also wie gesagt, die Rollenspiele für mich das absolut Beste, was es auf dem Super Nintendo gab. Das waren meine 15 Minuten. Die 15 Minuten des Ruhmes. Wolf, du natürlich warst auch sehr, sehr großer Rollenspiel-Fan. Nee, am Arsch vorbei. Aber wir haben im Mega Drive-Podcast uns ja schon groß ausgelassen. Also ich war ähnlich wie mein hervorragend aussehender Kollege Chris, war ich natürlich überzeugt Mega Drive-Kind. Ich wurde halt sehr frühkindlich auf Sega geprägt und das bin ich dann halt irgendwie nie wieder losgeworden. Und deswegen habe ich auch wirklich lange gewartet, bis ich mir ein Super Nintendo selbst gekauft habe. Ich habe das irgendwie lange abgelehnt. Damals war das halt so, du wirst dich erinnern, Gregor, alter Säcke wie wir. Wir kennen noch den ersten Konsolenkrieg, also was heute Xbox und PS3 ist und ganz hinten so von hinten winkt die Wii auch nochmal. Ich muss eben sagen, Master System war besser als NES. Tut mir leid, bessere Grafik. Ja, klar, aber dafür hat das Master System halt irgendwie auch kein Mario 3 und so. Genau, und das gab es früher auch schon, diese Grabenkriege unter den Konsolenfans, und da war es halt damals das Super Nintendo gegen das Mega Drive, und ich natürlich aus dem Mega Drive Lager das muss jetzt auch schneiden. Ich fand es immer das Mega Drive geiler. So, deswegen habe ich mich lange gegen Super Nintendo gewehrt, aber hatte ähnlich wie Chris natürlich, ich glaube, es war bei jedem so, ich hatte auch einen Kumpel, der hatte dann wiederum das Super Nintendo, so dass ich dann bei ihm diese ganzen wirklich sehr geilen Spiele spielen konnte. Wir haben Street Fighter, ich weiß nicht, wie viele Nächte wir Street Fighter gespielt haben. Das war der absolute Wahnsinn. Mario Kart, wirklich krass gezockt. Er hat mir dann Super Mario World gezeigt, was damals dann dabei war. Und da war ich natürlich irgendwie auch, ich muss zugeben, ich war sehr beeindruckt, weil was die Spieltiefe anging und wie die Liebe in der Umsetzung konnte natürlich so ein Sonic an Mario niemals rankommen. Und das hat sich, glaube ich, auch niemals geändert, auch in den 20 Jahren danach nicht. Also deswegen hat es lange gedauert, bis ich mir ein Super Nintendo dann angeschafft habe. Aber als es soweit war, hatte ich dann natürlich auch extrem viel Spaß damit, weil ich mir natürlich auch Mario Kart dann gekauft habe. Und ich habe mir dann auch Street Fighter gekauft und irgendwie Super Protector und was man alles so hatte. Ich war sehr stolz auf Beep Ding dann, als es ankam. Die schwarze Cartridge, die erste und, glaube ich, einzige Cartridge, die nachts schwarz war, ne? Also ich meine, wie cool das war. Also wie geil man sich dann gefühlt hat. So krass, eine schwarze Cartridge. Also das waren alles so Spiele, ich hätte sie nicht missen wollen, und da wäre mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Geiles entgangen. wenn ich da nicht mitgemacht hätte. Aber um deine Eingangsfrage zu beantworten, Gregor, ich muss echt zugeben, mit den Rollenspielen hatte ich wenig bis nichts am Hut. Also hier, ihr müsst euch vorstellen, liebe Zuhörer da draußen, hier liegen jetzt gerade ganz, ganz viele Super Nintendo-Spiele aufgestapelt. Vorstellen und braucht man sich das, glaube ich, nicht. Ich habe Fotos gemacht. Natürlich hast du Fotos gemacht. Aber sicherlich nicht ohne dich selbst. Ja. Ich bin da. Also gut, hoffentlich sieht man den Berg von Spielen noch. Also ich wollte nur sagen, und von diesen ganzen Spielen, die rumliegen, habe ich in der Tat nur eins gespielt und das ist A Link to the Past. Ich habe weder Final Fantasy 3 gespielt, noch, was liegt denn hier sonst noch rum? Secret of Mana? Chrono Trigger habe ich nicht gespielt, Secret of Mana habe ich nicht gespielt. Ich habe das alles nicht gespielt. Deswegen kann ich auch gar nicht sagen, ob die jetzt toll oder schlecht waren. Aber ich kann zu denen einfach nichts sagen. Legend of Zelda. Was ich ja zur Super Nintendo-Zeit extrem toll fand, war, dass immer ein Spieleberater dabei war. Ich weiß gar nicht, bei den Mega Drive-Spielen war das eigentlich gar nicht der Fall, oder? Also ganz selten. Ich kann mich erinnern, bei Landstalker zum Beispiel fürs Mega Drive, da war so ein kleines, aber auch in so einem Hosentaschenformat, so ein kleines Lösungsbüchlein. Ja. War da eins? Ich kann mich nicht dran erinnern. Doch, so ein komplettes deutsches Lösungsbuch und das war auch echt sehr nett. Das war wirklich relativ liebevoll gemacht. Das war nur in Deutsch, das war auch mehrfarbig und nicht schwarz-weiß. Aber gegen diese super geilen und extrem liebevoll gemachten Spielberater, die Nintendo oft dabei gepackt hat, hatten die keine Chance. Also ich erinnere mich zum Beispiel, wie geil ich das fand bei Super Metroid. Gleich diesen Spieleberater zu kriegen. Den hat mir letztens nochmal ein Fan geschickt, fand ich sehr, sehr cool, steht jetzt bei mir im Regal. Also das war so eine Sache, da war Nintendo immer dem größten Konkurrenten Sega meilenweit voraus. Das war einfach so unendlich viel geiler, wie Nintendo seine Spiele aufgemacht hat. Die haben sich halt irgendwie Mühe gegeben, wirklich das den besten Service zu bieten. Die haben geile, mehrfarbige Anleitungen gemacht. Das war auf Deutsch. Wie gesagt, die Spieleberater waren teilweise gleich dabei. Und bei Sega auf Mega Drive hattest du diese traurigen Schwarz-Weiß-Heftchen mit mehreren Sprachen auf einer Seite, die so voll rumgeflattert sind. Das war einfach nicht geil. Also das haben sie noch nie gerafft. In Sachen Jump'n'Runs, wenn man jetzt die Disney-Spiele irgendwie rauslässt, war der Mega Drive auch ganz klar unterlegen. Also, Coolspot. Ja, Coolspot war super. Coolspot war aber auch kein so wahnsinnig gutes Jump'n'Run, ehrlich gesagt. Nee, als Spiel war es nicht so geil, aber der Stil war cool. Ja, der Stil war cool, die Musik war cool und der Punkt war cool. Aber das Spiel an sich war ja auch nur sehr durchschnittlich. Ich möchte fast sagen wie Donkey Kong Country. Wow. Was mich damals wirklich sehr, sehr fasziniert hat, wie du gesagt hast, waren die Spieleberater. Also allein dieses Schmökern in, hier nochmal, kannst du dich an den Gegner erinnern und das Bild. Und ich habe letztens wieder den Spielberater zu Secret of Mana in der Hand gehabt und habe dann auch direkt wieder Lust bekommen, irgendwie diese ganzen... Ich habe ihn gerade hier in der Hand jetzt. Ja, das ist einfach so fantastisch. Da kriege ich Gänsehaut, wenn ich nur dran denke, weil es so schöne Erinnerungen sind. Da muss ich gleich mal was zu sagen. Die Horrorwindel. Ich muss nochmal kurz auf diese Sega-Sache zukriegen. Ich kriege immer sehr, sehr viel Schelte dafür. Mittlerweile perlt das ja völlig an mir ab. Wenn ich sage, dass ich früher irgendwie echt immer eher Sega-Fan war als Nintendo-Fan, und ich kann auch nicht ganz abstreiten, dass es, glaube ich, prozentual gesehen auf Nintendo-Systemen dann doch mehr wirklich, wirklich geile Spiele gab. Also wirklich so genre-definierende Spiele. Also da hatte Sega jetzt vielleicht eher ein paar weniger im Angebot. Aber also was mich halt irgendwie geprägt hat, ich erinnere mich, ich habe halt mit dem Master-System angefangen. Und dafür hatte ich halt so Spiele wie Golden Axe und Rastan und so. Und da gab es oftmals, auch da in den Anleitungen, auch wenn die schwarz-weiß und scheiße waren, aber diese Auflistung von Gegnern. Und ich weiß noch, bei Rastan, da gab es dann so ganz kleine Bildchen von so muskelbepackten Barbaren mit einer Axt. Und die hat noch nicht mal einen Namen, die hieß nur Axe-Thing, das weiß ich noch. Die haben es einfach Axe-Thing genannt. Das war quasi, das war ein sehr früher Vorläufer von so Dark Souls-Gegnern. Also, das hat keinen Namen, das ist einfach nur ein grauenhaftes Axtvieh. Und das war so cool und so kernig und was das hat so getan, als wäre es ein Spiel so für richtige Typen, so Rastan. Und das hat mich halt so geprägt. Also das hat mir gesagt, okay, du bist gerade auf der coolen Seite. Hier sind die coolen, die erwachsenen Spiele. Die erwachsenen coolen Spiele. Und dagegen beim Super Nintendo, wo du es gerade sagst, Secret of Mana, ich habe jetzt gerade einen Spieleberater vor mir und hier gibt es auch eine sehr, sehr schöne Gegnerauflistung. Mit dem Pogo-Puschel. Aber genau, ich sehe zum Beispiel hier das Gülle-Küken. Direkt darunter den Pogo-Puschel und darunter den Turbo-Puschel. Ich sehe hier die Moda-Grütze. Ey, und ich kenne jeden davon auswendig. Den Murmel-Goblin und darunter den Döser-Goblin. So, weißt du, irgendwie, natürlich war Secret of Mana besser als viele, viele andere Spiele, die es auf dem Sega-System gab. Alle. Ich weiß nicht, ob alle, auf jeden Fall das nicht. Als viele. Aber weißt du, in dem Alter ist man halt noch sehr, sehr leicht beeinflussbar von den Dingen, die man so selbst als cool erachtet. Und ich finde, da ist das Super Nintendo oder generell Nintendo ist einfach nicht rangekommen. Und jetzt gerade Gregor drückt mir den Spieleberater von Secret of Evermore in die Hand. Und hier ist ein Charakter, der heißt Gunilla von Fettamsel. Ich weiß, wenn man das Spiel gespielt hat, es ist alles ganz toll und es war so super, aber Gunilla von Fettamsel, das fand ich einfach nicht cool, tut mir leid. Hallo, das ist doch mega cool. Nee, das ist doch. Unternehmen Professor Igor Seltsam. Ja. So, wenn ich 8 bin, finde ich das total super. Und nicht vergessen, Hector Lector. Aber ab 13 ist das einfach... Ich glaube, das werden jetzt alles neue Nicknames bei mir in irgendwelchen Chatrooms. Gunilla von Fettamsel. Gunilla von Fettamsel. Mal gucken, wer sich da meldet. Und ich glaube, da kommt aber tatsächlich einiges zusammen. Es liegt viel an einem der Hauptübersetzer damals von Nintendo, der Cloud Mäuse, der eher so, sagen wir mal, locker frei von der Leber weg übersetzt und getextet hat. Da gibt es eben dann die Pogo-Puschel und die Horrorwindeln. Und der Junge bei Terranigma will dann FC St. Pauli-Fan werden. Das gab's ja auch noch. Und bei Legend of Zelda kommt irgendwann mal das Wort stressig vor. Das fand ich auch sehr seltsam. Stressig, das Wort stressig hat da nichts verloren. Und diese komischen Gurkenmenschen bei Link to the Past. Irgendwie Schnabbeldibu, Schnabbeldiba, auf geht's nach Sahaslara. Das ist ey Leute, Mann, ey. Scheiße, jetzt macht's mir doch nicht noch schwerer, das irgendwie ein bisschen cool zu finden. Ja, naja. Man muss da ein bisschen vielleicht bei dem nicht so ganz vorhandenen Coolness-Faktor drüber hinwegsehen. Ja, natürlich. Ey, mittlerweile ist es ja auch völlig lächerlich. Also jetzt kann man das ja aus der Distanz der Jahre, kann man das so sagen, und man lacht drüber. Aber damals, in so einem gewissen Alter, ist sowas halt sehr wichtig. Da sucht man sich so halt die Impulse aus, von denen man sich entscheidet, geprägt zu werden. Und da war ich dann halt irgendwie mehr auf der vermeintlich coolen Seite oder auf der Seite, die ich zumindest als cooler erachtet habe. Ich glaube, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt war. Also ich glaube sogar heutzutage, wenn es nach der Dreamcast noch ein bisschen weitergegangen wäre, dann wäre Sega immer noch so mein Favorit, was Konsolen angeht. Aber man kann Nintendo nicht vorwerfen. Sie hatten ja auch diesen Club Nintendo, den es ja auch gab. Mhm. Ich weiß gar nicht genau, wie das war. Da musste man Punkte sammeln oder Sterne oder sowas. Nee, ich habe es leider nicht dabei. Ich hatte meine Karte damals verloren vom Club Nintendo und ich habe die als Ersatz dann leider nie geschickt bekommen. Aber die haben mir dann eine Zeit lang diese Club Nintendo-Hefte geschickt. Die konnte man sich ja umsonst schicken lassen. Ja. An Frau Gregorius Cartio. Ja, sehr schön. Man konnte ja auch teilweise mitnehmen, so bei Karstadt und auch, so. Ne? Das auch, ja. Die haben diesen Fanservice extrem früh gut vorangetrieben, wo ich mich dann auch gefragt habe, warum sie irgendwann damit aufgehört haben. Also was so diese Community-Nähe angeht und das ist dieses, ich verstehe, was du als Spieler willst, Gefühl. Das habe ich jetzt gerade bei Nintendo nicht mehr, aber damals hatte ich das total. Ich habe halt gedacht, das sind quasi Kumpels von mir. So, und wenn ich in den Laden gegangen bin, ich weiß es noch, wir hatten bei uns in der Stadt, das ist eine relativ kleine Stadt, hatten wir einen Laden, der Videospiele verkauft hat und wenn du da einfach mit einem Nintendo-Spiel rausgegangen bist, du weißt, Secret of Mana gewesen, hattest du einen richtig krassen Karton unterm Arm. So, du bist mit deinem Vater dahin und sagst dann, Papa, das Spiel möchte ich gerne haben, bitte. Und dann hast du halt 130 Mark bezahlt, was damals echt viel Geld war. Also normale Spiele haben 79 Mark bis 99 Mark gekostet und ein Super Nintendo-Spiel, das halt groß aufgemacht war, waren 130, 160 Mark. Und dann gehst du halt aber aus diesem Laden und als kleiner, was weiß ich, 10, 12 Jahre alter Bub, ja, ist das Paket halt fast so schwer wie du. So, oder so groß wie du. Und das macht schon einen Eindruck. Also zumindest auf kleine Jungs. Und Nintendo hat schon, glaube ich, sehr gut vorangetrieben, was es angeht. Das haben sie beim Super Nintendo auch zu der Hochzeit dort gehabt. Dort, Anne, ich weiß, du hast damals früher mit deinem Vater gespielt. Ja. Ne? Noch. Und dann das Super Nintendo erst viel später für dich richtig entdecken können. Ja, das Super Nintendo war die erste Konsole, die mir alleine gehört hat. Also die hat mein Vater mir zwar gekauft, aber die hat dann mir gehört und das war meine. Und den NES, den wir vorher hatten, den hat mein Vater eigentlich nur gekauft, um das mal auszuprobieren. Und dann bin ich da so ein bisschen reingerutscht. Und hängen geblieben. Und hängen geblieben, genau. Und dann habe ich den Super Nintendo bekommen in diesem riesen Megapaket unter dem Weihnachtsbaum. Super. mit Super Mario World war da drin und dieser Aufsatz für die Gameboy-Spiele, das fand ich ja mega geil. Ja, da konntest du endlich die Gameboy-Spiele auf einem richtigen Fernseher spielen, in groß quasi, ohne dass du so... Ja, jetzt hast du in groß gesehen, wie scheiße die aussah. Ja. Aber manchmal einen schönen Rahmen, wie aber bei Donkey Kong. Den Rahmen ja ändern. Du konntest auch mitten ins Bild malen, du konntest anhalten und irgendwelche komischen Sachen mit bunten Farben da reinmalen. Keinen Sinn gemacht. Ich hatte sogar Mario Paint. Ja, mhm. Oh, das war das herrlich. Dümmste, was sehr gut, kann ich übrigens nur empfehlen. Guck mal super. Auf YouTube die in Mario Paint nachkomponierten Versionen von was ist System of a Down oder so. Das ist sehr, sehr, sehr, sehr geil, was für eine Arbeit sich Leute machen. Ich finde das super. Ich hier noch ein Yoshi und da noch ein Pilz. Ja, aber plötzlich klingt es halt so wie. Aber es ist wirklich dann Duality von Slipknot am Ende. So. Ja. Komplett einfach nachkomponiert, das ist super. Aber hier, Anne, weil du es gerade gesagt hast mit dem Karton, das ist auch so ein Punkt, da war Nintendo auch immer Sega weitaus überlegen in der Präsentation, also auch ihrer Produkte, so wie das aufgemacht war und so dieses haptische Erlebnis, also dieser Super Nintendo-Karton, der war ja also weitaus größer, als das vielleicht unbedingt hätte sein müssen. Also so riesig war das Super Nintendo auch nicht, irgendwie immer liebevoll so ein bisschen. Das meiste war Styropor. Ja, genau, das war Styropor. Das wird die auch bestimmt einiges gekostet haben, so viel Verpackungsmaterial da immer zu verarbeiten. Aber es sah einfach geil aus. Und dann war die Farbgebung war extrem cool. Also es wirkte wirklich wie was ultra Geiles, was du in dem Alter, wenn du anfängst, gerade Videospiele zu entdecken, haben musst. Da führt gar keinen Weg dran vorbei. Ich kann mich auch an die, könnt ihr euch noch an den ersten Werbespot für Super Nintendo erinnern? Der Typ mit diesen Terminator 2-artigen Effekten, der sich da so rummorft. Alter, das war das Allergeilste, was man an Werbung je gesehen hat. Und da gibt's doch so Blitze und alles explodiert. Und Nintendo, I want it all. Und die zeigen nur für eine halbe Nanosekunde zeigen die Probotector, aber es reicht schon. Du bist völlig. Also, wenn ich damals schon Erektion hätte kriegen können, ich glaube, ich die hätte. Wird ich heute hätte noch anhalten. 10 Minuten lang nicht aufstehen können. Wirklich, also, ja. Ich muss mich jetzt schon wieder mental ablenken, damit mir nicht gerade ein Malheur passiert, wenn ich nur dran denke. Bleib cool, konzentriere dich, denn die Zukunft beginnt jetzt mit Super Nintendo 16-Bit-Power und immer neuen unschlagbaren Superspielen. 3D-Grafik, 360-Grad-Turns, 32.000 Farben. Nie zuvor waren die Effekte verblüffender, die Spiele heißer, die Gegner gefährlicher. Bist du gut genug für Super Nintendo? Dann hol's dir! Nintendo, I want it all. Aber das war so richtig geil. Und auch da, ey, Sega hat nie gerafft. Sega wollte irgendwie immer so krampfhaft cool und so 90er Jahre hip undergroundig sein. Also als das Super Nintendo diesen ultra geilen Werbespot geschaltet hat, gab es auf Mega Drive so einen Spot. Da geht ein Typ zum Friseur, setzt sich hin, sagt, mach mir den Cyber Razor Cut. dann wird sein Arm kurz zu so einem Roboterarm. Und dann sagt noch so eine Stimme, mehr als 200 Mega Drive-Spiele fordern alles. Und das war's. So. Und du siehst, für eine halbe Nanosekunde siehst du Sonic oder so. Und das war's. Und danach hatten sie so zwei Typen, die wie, die hier Wayne's World, genau, diese Wayne's World-Typen. Also die auch, glaube ich, mit exakt den Synchronstimmen gesprochen haben. Also waren auch in so einem Keller und so, ey, yo, Mann, cool. Oh, und wollten wirklich so Wayne's World-mäßig cool rüberkommen. Und das war so peinlich. Also da dachte ich, ey, ich fand Sega ja immer cool, ne? Aber also irgendwann kam ich an den Punkt, da fand ich es auch extrem peinlich, das zu sagen, dass ich eigentlich Sega-Fan bin, weil die wirklich alles dran gesetzt haben, dann diese Coolness, die sich aufgebaut haben, total zu zerstören. Die überhaupt nicht gerafft, wie man Videospiele anspricht. Und das konnte Nintendo einfach immer viel besser. Ich hatte immer das Gefühl, da sitzen einfach irgendwelche verkoksten Typen. Ja, genau. Die Werbefuzzis. Ich habe eine total geile Idee. Wir brauchen einen blauen Igel, der springt dann vom Dach und zwischendurch kommen mal Schnittbilder von der Blume und die sinkt dann aber auch und dann kommt noch Regen und Regenbogen, aber dann auf dem Boden wird alles zu Geld scheinen und dann kommt eine Explosion und dann aber alles schnell geschnitten und mit so Neonfarben. Genau, und mit Neonfarben. Ey, Neonfarben auf keinen Fall vergessen. Denn die 90er sind cool. Ja, und so das Gefühl. Dann sitzt da einer, der dann so, oh ja, ist die geilste Idee ever, machen wir. Und jetzt weiter. Weißt du, so und in etwa ein bisschen vorgestellt. Nee, der sagt, ja, Mann, genau. Gib mir mehr. Ja, und bei Nintendo warst du. Alter, geil, mach mir den Cyber Razor Cut. Das ist der beste Werbespruch, den ich je gehört habe, Mann. Genau. Das ist ein roter Arm, ja, gute Idee. Was? Ja. Nee, und da muss man sagen, ich war ja sehr, sehr verliebt in Shaq Fu. Ich war, glaube ich, der einzige Mensch, der Shaq Fu gespielt hat. Ja, ich glaube nicht mal Shaquille O'Neal hat Shaq Fu gespielt. Ja, da hatten wir ja nochmal drüber gesprochen. Es gibt ja die Initiative im Internet, rettet die Welt vor Shaq Fu, dass man seine Shaq Fu-Module einschicken kann, damit die nicht weiter im Umlauf sind. Ja, aber Shaq Fu ist also jemand, der es nicht kennt, sollte sich das angeguckt haben. Bestes Kampfspiel aller Zeiten. So, super Gameplay, fantastische Grafiken und riesige Sprites. Ja, genau. Erzähl mal, Anne, kannst du kurz erzählen, du hattest das Super Gameboy-Ding und Super Mario World. Was kannst du dich damals noch erinnern? Welche Spiele hast du damals noch gespielt? Ich hatte König der Löwen. Haben wir ja schon drüber gehört. Haben wir schon gehört, dass eine gute Version. Gut war. Überraschend. Also, ja, das man, ist denkt immer, die man denkt ja immer, so Disney-Merchandise ist nicht so geil. Ich glaube, das ist auch erst später entstanden, weil zu der damaligen Ära, ob jetzt Mega Drive oder Super Nintendo, auch auf dem NES und Master System, waren eigentlich die Zen-Spiele immer ganz, ganz, ganz nett. Ne? Mindestens. Gerade die von Disney. Also auch nicht alle. Nicht alle durch die Bank waren super. Nee, aber Aladdin zum Beispiel auch. Das habe ich auch. Aladdin war super. 1 war so geil. Welches? Das Spiel zu Toy Story. Achso, auf dem PlayStation meinst du? Nee, das war auf dem Saturn gab's noch. Nee, das war gab's nicht auf dem Super. Das war also, vor. Echt? Gab's das noch? Toy Story kam viel später. Also Toy Story ist doch 95, das war, oder? Das war auf dem Saturn. Da muss PlayStation gewesen aber zum Beispiel Saturn, hier die Disney-Spiele auf dem Mega Drive, hier Castle of Illusion, World of Illusion, auch Quackshot. Mhm. Das waren alles wirklich, wirklich gute Jump'n'Runs. Also das fing irgendwie. Fing es erst danach an, dass selbst so Disney, also hochkarätige Lizenzen wie die Disney-Lizenz eben, dass da immer mehr Schrott auf den Markt kam. Also früher war das gar nicht so schlimm. Nö. Eben, das kann man sich dann, glaube ich, nicht so gut heutzutage vorstellen, wo man eben umgeben ist von viel Quark und viel Müll. Das Spiel zum Film Thor, cool. Das, was du vorhin erwähnt hast, Wolf, hier sind natürlich Rollenspiele gesammelt, weil das so ziemlich noch das ist, was ich bei mir in der Sammlung behalten habe, was ich noch dann im Regal haben wollte. Völlig aber zurecht. Das Super Nintendo kann man natürlich nicht nur auf das... auch, wir sehen es gerade, Toy Story gab es auch für das Super Nintendo nochmal. Super Nintendo ich habe es nur auf dem Saturn gespielt. Ja, geiles Spiel. Ich wusste noch, dass ich auf dem PlayStation habe ich es nicht gespielt, da war ich mir zu cool für dann damals. So, da habe ich Tony Hawk gespielt oder sowas, aber nicht Toy Story. Ja. Und auf dem Super Nintendo war es geil. Das war geil. Also was ich sagen wollte, ist, auch wenn hier nur Rollenspiele rumliegen, das Super Nintendo hat meines Erachtens eine der variabelsten Spielebibliotheken dort gehabt, weil du konntest wirklich alles finden, auch wenn man zu Beginn gesagt hat, ey, das Super Nintendo im Vergleich vom Mega Drive, wo noch die ganzen Megahertz-Zahlen rumgeschmissen wurden und jeder sich dann vernerdet hat in, oh, nur 3, irgendwas Megahertz, da kann es keine Actionspiele geben. Das Super Nintendo hat wirklich alles von Rollenspielen über Shootern, über Jump'n'Runs, über Adventures, über Action-Adventures in Richtung Zelda bekommen, dass sich eigentlich jeder darin seine Nische suchen konnte. Selbst bei den Sachen, die das Mega Drive ganz echt gut drauf hatte, wie die Action-Sachen. Ey, nimm mal sowas wie so ein XLA oder ein Super Protector. Oder selbst so Beat'em'up, so Turtles in Time ist auch ein grandioser Klassiker. Ja, das zum Beispiel war auf dem Super Nintendo war viel besser als die Mega Drive-Version. Hyperstone heißt, das war echt scheiße. Was ist denn heute los, Alter? Hyperstone, das ich auch. Bei Hyperstone heißt schon genervt hat, ist ein Detail, nämlich da gibt es auch ein Sewer-Level, so ein Abflusslevel, und da laufen die Turtles auf dem Wasser auf dem Mega Drive. Fand ich immer scheiße. Sind die nicht gesurft da? Nee, auf dem Super Nintendo sind die gesurft. Ja. Da gab es diese Surf-Stage. Ja. Und auf dem Mega Drive hattest du quasi dieselbe Stage, nur bist du da nicht mit deinen elektronischen Surfboards übers Wasser gedüst, sondern du bist quasi auf dem Wasser Jesus. Gelaufen. Und Turtles in Time? Turtles Jesus. Ist Jesus war ein Turtle. Michelangelo, Donatello, Raphael, Leonardo und Jesus. Ja. Nee, das war ganz hieß die Ratte nicht Jesus? Ja, irgendwie sowas war da. Meister Jesus bringt ihn. Ich bin ein sehr, sehr großer Turtles-Fan damals gewesen. Bringt den Karateball. Turtles in Time habe ich, glaube ich, wirklich bis zum Erbrechen gespielt. Ja, jeder musste man spielen. Ja. Und da muss ich sagen, Turtles in Time gibt es auch ein Remake von Ubisoft. Ja. Und das ist, sag das Richtige bitte. Ich will das nur einmal kurz noch erwähnen, damit jeder Mensch auf der ganzen Welt gewarnt ist. Das war das erste Arcade-Spiel, das ich mir ohne die Demo anzugucken gekauft habe. Und es ist das schlimmste Machwerk, das es auf der ganzen weiten Welt gibt. Und jeder, der damit in Verbindung steht, sollte nie wieder Spiele anfassen werden, weil er nicht verstanden hat, warum dieses Spiel so geil war. Das ist leider echt scheiße. Ich danke dir. Du kannst dich dran erinnern, Wolf, wir haben das Video damals das Video für die Website, wo ich dann komplett im Quadrat gesprungen bin, wie scheiße dieses Spiel ist. Ja, aber wir alle, ne? Wir haben angefangen, wussten wir wirklich noch überhaupt gar nicht. Genau, wir dachten, Turtles in Time, geil, okay, dann spielen wir das zu viert. Zu viert, das Remake, was kann da schief gehen? Und wir haben uns da wirklich gut gelaunt, zu viert vom Monitor gesetzt, Kamera angeworfen und wirklich so graduell von Minute zu Minute wurden wir echt irgendwie immer entsetzter. Wir fanden das alle richtig scheiße. Und wir haben es, glaube ich, auch nach 20 Minuten haben wir dann aufgehört. Ja, es ging dann irgendwann einfach nicht mehr. Deshalb muss man aber auch sagen, so perfekt, wie sie diese Formel auf dem Super Nintendo getroffen haben, von der Umsetzung der Turtles, von den Levels, von, ey, mir sind die Spaß-Samples heute noch im Gedächtnis. Burger Shell at Wounded Knee. Ja. Big Apple, 3 a.m. Ja, genau. Bei jedem Level am Anfang. Shark. Ja, auch die Musik, ich habe zuletzt nochmal mich durch die Musiken durchgehört, in Richtung von dem Podcast, auch immer noch ein fantastischer Soundtrack. jetzt kommen die Hero Turtles, super starke Hero Turtles. Jeder kennt die Hero Turtles, immer auf der Lauer. Sie sind echt ein ultra heißes Team. Na Logo, wenn sie gegen Angst und Schrecken ziehen, ist doch Ehrensache. Sieht's für dich mal finster aus. Die Turtle-Jungs holen dich da raus. Jeder kennt die Hero Turtles, super starke Hero Turtles. Raphael kommt Michelangelo cool. Michelangelo geht ran. Da fliegt dir doch das Blech weg. Leonardo kämpft nach Donatellos Plan. Auf die Schnelle immer helle. Und wird's auch manchmal knapp. Die Turtle-Jungs machen niemals schlapp. Oh. Hey, jetzt kommt die Hero Turtles. Jeder kennt die Hero Turtles. Mega starke Hero Turtles. Immer auf der Lauer. Und immer etwas schlauer. Aber die Turtles-Sachen sind eh alle geil. Also das beste Intro hat aber tatsächlich Deutschland abbekommen mit durch die Stimme. Achso, mit Frank Zander. Hey, jetzt kommen die Hero Turtles. Es gibt sogar, wenn du bei YouTube, jetzt wird es zum Turtles Cast. Wie heißt deine Freundin? Ingeborg. Hallo Ingeborg. Hallo, ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Frank Zander, ich meine, der war ja die Universalstimme. Weißt du, alle heißen Ingeborg, Alter. Meine Oma, Digga. Hey, sag mal, für wen? Wen willst du beschenken? Hm? Für meine Freundin. Psst, nicht so laut. Für meine Freundin Ingeborg. Ja, Irene Ilse Ingbert. Hier, Ingeborg. Hallo Ingeborg. Hallo Geburtstagskind. Hör zu. Hier die ganz große Überraschung. Auf jeden Fall war es halt so, dass selbst bei YouTube unter den Ami-Intros, unter den deutschen Intros schreiben Amis so, ey, das ist, glaube ich, die Badass Intro-Melodie. Die Stimme allein von dem, das klingt nach Whisky und Bier, ey, super. Aber ist geil. Ist super. Es ist ein super Intro. Da die Turtles, wie gesagt, wir sollten vielleicht mal einen Turtles-Cast machen, spätestens zum neuen Film. Der ist doch wieder auf Eis, habe ich gehört. Ja, ist eigentlich nur nach hinten verschoben. Also wird wohl nicht 2013 was, sondern erst 2014, aber wird bestimmt kommen. Ja. Gut, ja, zu dem Film werden wir uns nochmal zum Turtle-Cast zusammensetzen und machen Audio-Flicks. Es gibt sehr, sehr viele Turtles-Fans da draußen, das ist kein Witz. Also Turtles, es gibt auch Turtles-Websites, wo Leute... Nein, wirklich? Gibt's das? Ach Quatsch, erzähl! Wo sie sie anbeten, wo sie Bilder schicken, wo sie ihren Altar zeigen, ihren Turtles-Altar. Ja klar, natürlich gibt's das. Ja, ist geil. Es gibt alles. Also auf jeden Fall, das ist ja noch nicht der Turtles-Podcast. Nee. Wir verrennen uns gerade so ein bisschen. Auf jeden Fall, Gregor, du hast recht, so nachdem also die Welle anrollte und die Programmierer auch das Super Nintendo in den Griff bekommen haben, hat das Mega Drive echt immer mehr an Boden verloren, weil da einfach die, wie du schon sagst, die Varianz war einfach viel größer auf dem Super Nintendo. Also es gab ja quasi nichts, was es nicht gab. Aber ich weiß auch noch, der Start war ein bisschen holprig. Also die ersten paar Action-Spiele, die haben echt in der Tat noch geruckelt und es gab so unschöne Flackereien. Und Gradius 3, glaube ich, so als zum Beispiel, das Idealbeispiel. Das sah alles nicht so toll aus und da gab es dann schon die ersten echt sehr besorgten Presseberichte nach dem Motto, ist das Super Nintendo überhaupt in der Lage, so ein Action-Spiel zu bringen? Also wird es jemals ein Action-Spiel geben wie Thunder Force 4 auf dem Mega Drive? Und da war für einige sehr schnell klar, dass es das leider nicht gibt. Also, dass die Grafik an sich toll ist, der Sound, den das Super Nintendo ausgibt, ist weitaus besser, aber der Prozessor wäre so langsam, dass man niemals ein Actionspiel drauf spielen könnte. Und dann kam aber in der Tat so Super Protector zum Beispiel und die Jungs haben einfach mal gezeigt, was auf dem Super Nintendo echt machbar ist. Also die ganzen Effekte, diese eine, ich glaube am Ende der zweiten Stage, wo du auf dieser Steinschräge stehst und dann kommt dieser Mode 7 Helikopter angeflogen und fliegt so quasi aus dem Bildschirm raus, dir voll ins Gesicht und lässt dabei auch noch so zwei Napalm-Bomben ab. Brennt dann ohne Ende. Es brennt dann und Alter, das war ja wohl das Krasseste, was man je gesehen hat oder überhaupt, wie der erste Endposter aus der Wand bricht und er ist halt mal so groß wie der gesamte Bildschirm. Das war alles, also jetzt findet man das süß, aber damals hat einen das völlig weggeblasen, so wie krass das war. Das war wie Terminator 2 zum Spielen. Also ab dem Moment ging es dann echt krass bergauf. Also da haben die Programmierer das Super Nintendo immer mehr in den Griff gekriegt und ja, und das Mega Drive hatte dann so graduell über die Jahre immer weniger dem entgegenzusetzen. Ja, da gab es dann halt echt. Das Ding ist, glaube ich, speziell zur damaligen Zeit konnte man Sega fast in dem Maße sehen, wie Nintendo heutzutage ist, weil die besten Sega-Spiele kamen von Sega selbst auf dem Mega Drive. Also Sega hat alles an Rollenspielen und Actionspielen und Shootern selber hauptsächlich fabriziert, plus eine Handvoll noch von Third-Party-Herstellern. Nintendo hatte auf dem Super Nintendo alles versammelt, was Rang und Namen hatte, sobald sie erstmal vertraut waren mit der Konsole, tatsächlich so ein Brecher wie XLA dann rausgelassen haben, das auch dann am Ende so schnell gescrollt hat, dass ich noch in keinem Mega Drive-Spiel dann später gesehen habe. Heutzutage ist es eben so, dass Nintendo hauptsächlich selbst ihre Konsole versorgt und vom Rest nur dann Müll aufgefüttert wird von den Third-Party-Herstellern. Da guckst du ja auch nur wegen der Nintendo-Spiele die Konsolen an. Ach, das ist aber jetzt gemein. Freu dich doch bei der Wii U auf Arkham City. Arkham City. Und Mass Effect 3. Und Piss Effect 3. Vielleicht noch ein paar andere Spiele, die du seit einem Jahr schon im Regal stehen hast. Ja. Nein. Ich wollte das einmal in den Kontext setzen, einfach weil für mich persönlich echt das Super Nintendo neben der PlayStation 1, die noch ein persönlicher Favorit ist wegen der Rollenspiele, ist es mit meiner Lieblingskonsole, also wenn dann ganz knapp auf Rang 2, einfach weil es so viele verschiedene und so viele verschiedene gute Spiele dann dort Batman gegeben hat. Batman hatte doch auch geile Spiele auf dem Super Nintendo. Was Batman Forever? Batman Forever war nicht so gut, aber Batman und Robin war eine nette Version, obwohl die ich auf dem Mega Drive ein bisschen besser fand. Da gab es zwei verschiedene Varianten. Batman Returns, das war halt Beat'em-Up-Style, im Final-Fight-Stil gab es genau. Batman Returns, genau. Das war gar nicht mal so schlecht. Aber in der Tat, es gab zum ersten Batman-Spiel gab es auf dem Mega Drive ein sehr, sehr geiles Spiel, was irgendwie niemand gespielt hat, aber das war richtig gut. Vom NES umgesetzt, von Sunsoft, glaube ich, Batman. Aber halt natürlich, also ordentlich Also generell, diese ganzen Superhelden-Sachen waren da ja gut. Also Spider-Man hatte auch ein paar gute Spiele zu der Zeit. Maximum Carnage zum Beispiel, das ist auf dem Mega Drive, fand ich sehr gut. Auf dem Super Nintendo kann ich mich gar nicht erinnern, ob es das gab oder ob ich das gespielt habe. Ich glaube, es gab es auf dem Mega Drive, nur wenn ich mich nicht erinnere. Okay, das war zum Beispiel richtig geil. Das war halt auch so Final Fight-Stil. Ansonsten hatte der Super Nintendo natürlich auch sehr, sehr gute Sportspiele, Sport- und Rennspiele. Die FIFA-Serie ist da auch recht populär gewesen. Ich glaube, bis 97 gab es die Super Nintendo-Version und 98 war dann quasi die erste PlayStation-Version mit Blur und Song 2. Gab es aber auch auf dem Mega Drive FIFA. Ich erinnere mich, ich habe es auch auf dem Mega Drive gespielt. Das einzige Fußballspiel, was ich wirklich in meinem Leben gespielt habe, das aber dann richtig krass, war echt FIFA 95 auf Mega Drive. Das war noch mit dieser isometrischen 3D-Ansicht von schräg oben, wo du auf Knopfdruck dann so verschiedene Geräusche abgeben kannst, wenn du Tor geschossen hast. Also wie die Leute sich freuen sollen. Entweder mit so einem Jubel oder mit so einem Böllerschuss oder so. Alter, das habe ich so krass gezockt, eine ganze Nacht mit einem Kumpel, dass ich hatte Sehnenscheidenentzündung danach. Mhm. Das tat so weh in meiner Hand. Ich habe nie wieder ein Fußballspiel gespielt. Ich hab von WWE oder von damals WWF spielen, habe ich auch, also das WrestleMania als Beispiel, da hatte ich auch Blasen in den Händen. Ging dann irgendwann so weit, dass du dir Handschuhe geholt hast, Wollhandschuhe, weil du immer wieder über den Controller ruckeln musstest und dir die dann über den Daumen gelegt hast. Und dann konntest du halt wieder vernünftig irgendwie zocken. Aber du hattest einfach Blasen und das hat wehgetan und du hast deinen Finger abgebunden mit Pflaster und hast weitergespielt. Das ist so, wenn man sehr, sehr lange Zeit gespielt hat. Deswegen mochte ich das Mega Drive Pad nicht ganz so, weil da war der Übergang von Taste zu Taste, wenn du schrubbeln musstest, rüberschrubbeln musstest, der hat mehr wehgetan. Als beim Super Nintendo. Die waren abgeflacht. Hättest noch mal an deine schrubbeln musst. Ja. Hättest noch mal an deine Technik dort arbeiten müssen. Ja, Da, Richtung oder NHL. Pad. Auch geile Spiele damals schon. In Richtung PAD auch die ganzen Prügelspiele, die klassischen natürlich, sobald das Mega Drive, auf Mega Drive waren sie erst wirklich vernünftig, sobald man das 6 Knöpfe-Pad dann gehabt hat, weil ich weiß noch, die erste Street Fighter-Version, wo du dann auf dem Dreier-Pad mit Start wechseln musstest, dass die drei Knöpfe von Schlägen zu Kicks dann werden und versuch damit mal vernünftig dann Moves zu machen. Da hatte das Super Nintendo auch akustisch vor allem die Seite, die Nase total vorn, was Street Fighter angeht. Aber ganz kleiner Einwurf, aber Steuerung bei Prügelspielen, also schlechte Steuerung. Noch schlimmer hat es nur, glaube ich, Rise of the Robots fürs CDI gemacht, wo du... Mit der Fernbedienung? Wo du für harte Schläge die Taste gedrückt halten musstest. Also, um einen harten Schlag auszuführen, musstest du halt 2 Sekunden den leichten Schlag drücken und das ist natürlich richtig gut, weil du ja jeden Schlag eine Minute im Voraus planst. Aber deswegen habe ich auch vorhin Street Fighter angesprochen. Das war natürlich, als das auf dem Super Nintendo rauskam, es war perfekt spielbar durch das echt sehr, sehr geile Pad, was das Super Nintendo immer hatte. Es sah grandios aus. Es hatte irgendwie alle 8 Kämpfer. Damals waren es ja irgendwie nur 8 plus die 4 Endbosse, die man ja damals noch gar nicht anwählen konnte. Also das war quasi die perfekte Automatenumsetzung. Das hat einen völlig weggeblasen, wie krass man so einen High-End-Automaten auf so eine blöde Heimkonsole portieren kann. Also es gab von Street Fighter auch Portierungen für den Amiga zum Beispiel. Und das war wirklich, das war ein Unterschied wie von Super Nintendo zu NES. Das waren zwei unterschiedliche Spiele. Spiele, so weißt du. Und dann kam Nintendo und hat gesagt, ach hier übrigens, hier Street Fighter, und zwar die komplette Version, fast so wie ihr sie in der Spielhalle kriegt. Also zumindest war das immer so impliziert. Man hat es hier in Deutschland nicht ganz im Vergleich, aber es war so nah dran. Das war auf geil. Auf jeden Fall, ja. Das Street Fighter. Also das hat mich damals auch extrem geflasht, dass eben diese Umsetzung, das war ja auch mit Sega Rally als Beispiel. Weißt du, konntest entweder in die Videothek gehen und da Sega Rally spielen oder das halt zu Hause gezockt. Und Street Fighter ist auch ein sehr, sehr gutes Beispiel. Was ich sehr gelungen fand, war wirklich der Controller. Also der Controller war in meinen Augen spitze. Ist jetzt ähnlich, bei mir ist jetzt halt das Xbox-Pad, was mir jetzt mehr liegt in der heutigen Generation als das PlayStation-Pad. Ja, bei mir auch. Aber da gab es auch einfach Unterschiede. Also du warst entweder der Mega Drive Controller-Typ oder der SNES-Controller-Typ. Und das Pad von Nintendo, auch die Verarbeitung, das war einfach ein bisschen hochwertiger. Wohl, zwei Sachen muss ich anmakeln beim Super Nintendo Pad war, bei mir sind teilweise... Bist du etwa Makler? Ja, ich vermakler gerne Argumente und Häuser. Mhm. Bei mir haben die L- und R-Tasten teilweise sind sie zerbrochen, also die nah am Kabel dran waren. Nein, aber ich glaube, das war bei den früheren Teilen auf jeden Fall so ein leichter Konstruktionsfehler. Das hatten auch bei einigen meiner Kumpels, speziell durch die Street Fighter-Sachen, wo du die L- und R-Tasten viel benutzen musstest. In der Mitte konntest du tatsächlich die so einbrechen, dass die eingedrückt waren dann in der Mitte und du nur außen drücken könntest die Knöpfe, weil da irgendwie so ein kleines Plastiknäschen kaputt gegangen ist. Und ich fand es schwierig, mit der R-Taste oder mit der L-Taste, die direkt über dem Steuerkreuz war, dort vernünftig zu spielen und zu steuern, weil ich fand, das war immer so Krampf in Hand, sehr ne? krampfig, ja. Ne, wenn du dann dort die L-Taste drücken musst mit dem Steuer. Aber Ergonomie war ja bei dem Pad eh nicht zu sehen. Also wenn du es heute in der Hand hast, dann denkst du dir so, okay, was soll das denn? Noch schlimmer ist halt nur das NES-Pad. Und, kannst du auch jemanden was ausstechen, so mit den scharfen Kanten und alles. Die gab es beim Super Nintendo zum Glück ja nicht mehr. Und Kumpel wurde so sauer, der hat was rausgebissen aus dem Pad. Deswegen habe ich bei Street Fighter den ich glaube, leichten Schlag auch mal auf L gelegt, weil ich die am seltensten benutzt habe. Mhm. Lux-Bar Fuchs. Ist, ja. Ja, bei den neuen Spielen ist es auch hier automatisch alles auf R1 und R2 gelegt, die beiden harten Sachen, anstatt auf die L-Tasten, weil es einfach nicht so viel Sinn ergeben hat. Aber ich würde dir auch sonst beipflichten, ich fand das Original Mega Drive Pad zwar ganz gut, das mit den drei Knöpfen, das 6er noch besser, aber für lange Zeit war das Super Nintendo Pad wirklich, was so Präzision und die Knöpfe angegangen hat, wirklich so fast wie unerreicht. Also ich habe damals sehr, sehr viele Kampfspiele gespielt und unter anderem auf dem Amiga auch. Und jetzt mal Check-Fu beiseite. Oh, warte mal, Amiga, wie ist das, 11? Oder so, da gab es dann mit so Riesenfiguren auf dem Amiga. War eins, das Beste hieß Capital. Man darf, glaube ich, nicht ganz so reden. Man darf es wahrscheinlich nicht ganz aussprechen. Das war quasi ein Klon der Mortal Kombat Serie. Und dann, das hätte ich auch zum Beispiel sehr, sehr gerne noch, das war halt mit CD, damals auch ein Novum. Und das hätte ich gerne auch auf dem SNES noch gesehen. Aber wenn man das so vergleicht, also einen direkten Vergleich wagt, was hatte der Mega Drive an Kampfspielen, was hatte der Super Nintendo an Kampfspielen, was gab es generell an Kampfspielen, da war der Super Nintendo einfach für Kampfspiele, also das Nonplusultra. Vor allem, weil Street Fighter halt vor Ort kein Neo Geo hatte. Und kein Neo Geo hatte er, was ja nicht so viele Leute hatten. Das war wahrscheinlich bei den meisten der Fall. Gregor hatte einen, sonst keiner. Nee, ich hatte kein Neo Geo. Ich hatte aber auch erst im Jahr 2000 einen PC. Also, okay. Was soll ich sagen? Ich TÜVs musste mir Konsolen. TÜVs hatte bestimmt einen oder zwei. Oder was 12. Es angeht. Und ich würde dir aber nicht so ganz so beipflichten. Ich glaube, bei Prügelspielen haben sich Mega Drive und Super Nintendo die Waage gehalten, weil die dann, wenn man noch so Beat'em-Ups Richtung Streets of Rage oder Final Fight oder sowas einbezieht, wir haben die hinzuzählt, glaube ich, haben beide eine gute Mischung gehabt. Mhm. Ne? Mit Streets of Rage war immer geil. Als Final Fight. Das stimmt. Aber dafür war jetzt so ein Super Nintendo Street Fighter besser als ein Eternal Champions, würde ich zum Beispiel persönlich das sagen. Das stimmt, obwohl es bei Eternal Champions halt die geileren Endmoves gab. Ja, wenn du sie irgendwann mal ausführen konntest. Ey, ich konnte die alle am Ende. Das Beste Ey, du verlierst gegen den Endgegner, bist zwei Kämpfe zurückgeworfen. Ja, zwei Formen quasi, ne? Der hatte ja vier verschiedene Formen. Ja, egal. Stimmt, übrigens, ich habe gerade gemerkt, ich habe gelogen, als ich gesagt habe, dass ich von den ganzen Spielen, die hier liegen, nur Legend of Zelda, Link to the Past gespielt habe. Ich habe nämlich auch, jetzt kommt's, Illusion of Time gespielt. Das liegt hier auch rum. Thank you. Und Illusion of Time ist so eigentlich was anderes irgendwie, ne? Ah, das, ist das nicht irgendwie ein anderer Teil aus einer anderen Reihe, die nur in Japan erschienen ist oder so? Da war doch irgendwas. Ja, Illusion of Time ist aus einer Trilogie von Action Adventures. Soul Blazer hieß das erste, das gab es hier auch. Dann genau. Illusion of Time und Terranigma später. Hm. Ja, genau. Und die alle drei waren ein bisschen Zelda-esque, also Action-Adventures, die, ja. wo du dann herumgelaufen bist, in Dungeons was gemacht hast. Illusion of Time war noch eingebunden in eine ziemlich sehr für ein Super Nintendo-Spiel dicht erzählte Storyline, die teilweise auch versucht hat, ein bisschen mit ernsteren Themen umzugehen. So Sklaverei und Kannibalen, die dich aufessen. Ja, tatsächlich. Super Nintendo-Spiel. Das gab es bei Secret of Mana auch, Kannibalen. Ja, aber keine Sklaven. Die sind dann zu Kannibalen geworden, weil sie in der Diamantenmine die kleinen schwarzen Kinder dann für die weißen Overlords dann Diamanten schuften mussten. Und deshalb hat sich das kleine, wie ist das kleine Schwein bei, wie ist das Schwein bei Illusion of Time, was mit dir mitgelaufen ist? Die hatte, die Prinzessin, die du gerettet hast, ein kleines Hausschwein. Das hat sich dann geopfert, damit ich die Kannibalen nicht essen. Das ist von alleine. Borsti! Nein, Borsti ist von Werner. Borsti ist bei Werner. Wahrscheinlich ist es Borsti. Auf jeden Fall, ich kann mich an Illusion... Es hat sich geopfert. Oinki. Ich kann mich... Oder so. Schwarti. Ich würde mein Schweinchen Oinki nennen. Braten. Ich kann mich bei Illusion of Time nicht mehr an so viel erinnern. Ich weiß aber noch, dass es... Kann sein, dass du Mystic Quest meinst? Nein, ich meine wirklich Illusion of Time. Okay. Mystic Quest, weiß ich, gab es auch noch. Mystic Quest war doch so ein abgespecktes Final Fantasy. Das war so ein Final Fantasy USA-Version, ja. Hieß es dann. Aber ich fand Mystic Quest ganz blöd. Mystic Quest war trotzdem okay, aber erzähl erst mal weiter, was du sagen wolltest. Ich wollte sagen, ich kann mich daran erinnern, bei Illusion of Time, das fand ich sehr cool, dass es an echten Schauplätzen auf der Welt spielt. Angkor Wat. Angkor Wat zum Beispiel. Oh, also das fand ich echt geil, weil ich habe noch nie was von Angkor Wat, von diesen Tempelanlagen gehört. Und als du dann im Spiel quasi dann über diese riesigen, eingeritzten Bilder von Tieren dann fliegst. Ja, die Kornkreise ein bisschen so, die, also wo du da... ja, so ein riesiger Kranich und ein Affe und sowas, genau, wo man sich lange gefragt hat, wie konnten das Menschen damals quasi ohne Luft über sich zu haben, wie konnten die so ein Bild malen, da. Fand ich als Kind voll faszinierend und hab dann angefangen drüber nachzulesen und so. Und ich weiß noch, ich weiß nicht, was genau passiert ist, aber ich weiß, dass ich das Ende total traurig fand. Ich möchte fast sagen, ich glaube, ich habe sogar ein bisschen geweint am Ende. Da war irgendwas total Melancholisches. Der Geist des Vaters kommt zurück oder so, weil du seine Knochen geborgen hast. Ich weiß nicht mehr, aber man sieht die Erde so aus dem Weltall und du hörst so eine melancholische, traurige Musik dazu. Und ich fand das sehr, sehr, ich fand das traurig. Als hab ich mitgenommen quasi. Beim Google finde ich gleich als dritten Hit mein Review von damals, von Illusion of Time, wenn ich nach Illusion of Time und Schwein suche. Ja, wie heißt es nun? Ja, ich muss das mal anklicken, weil die Leitung ist hier... Nicht ganz. Wahrscheinlich, weil es auch nur immer fünf Leute auf der Welt interessiert. Bei Mystic Quest, ich habe immer gedacht, das ist ein Programmierfehler. Da fehlte, die Figur bestand ja quasi aus vier Teilen. Und unten links quasi das Bein fehlte, fehlte bei meiner Version. Echt? Ich weiß nicht, ob das ein genereller Fehler war. Ich habe auch nie jemanden gefragt, aber vielleicht war das auch Kritik am Start. Deswegen ist seine Ausdauer immer sehr schnell zurückgegangen, weil er immer hüpfen musste. Alle anderen konnten laufen und er muss halt hin und her hüpfen. Ja, auf einem Bein. Stopp. Hier ist das Schwein. Ja. Also wir sind über 15 Minuten, wir müssen eigentlich aufhören. Ja, wo wir gerade so nett zusammen sitzen und plaudern. Anne hat viel zu wenig gesagt. Das Anne, sag doch mal. Ja. Sag doch mal. Gab es denn richtig, gab es Spiele, Anne, die du gehasst hast? Also wo du sagst, okay, die musste ich halt zocken mit meinem Kumpel, weil der andauernd spielen wollte, aber es geht mir mega auf die Nerven. Nee, gab es tatsächlich nicht. Ich habe ganz gerne alles gespielt, was es so gab. F-Zero hat mich lange Zeit echt mega angekackt. Fand ich super. Ich fand's auch am Anfang richtig geil. Ich fand es am Anfang richtig geil. Und dann, mein Kumpel hat irgendwann dann, als ich aufhören wollte, mit F-Zero zu spielen, hat er dann so diesen Turn bekommen, so diesen Heeper, ja, den F-Zero-Heeper. Und wollte Hamlet. Entschuldigung, der Schwein hieß Hamlet. Borsti. Alter, wenn das die 1-Million-Euro-Frage bei Günther Jauch gewesen wäre. Ja, ich bin mir ganz sicher, das Schwein hieß Borsti. Ja. Und es hieß Hamlet. Aber nicht, dass du es verwechselst, ne? Nein, von wegen Ham. Entschuldige, sein aber oder F-Zero. Nicht sein. Und Schwein dann, oder nicht Schwein. Aber hatte er halt diesen F-Zero-Heeper bekommen? Und da ging es mir schon wieder mega auf die Nerven. Sorry, F-Zero ist geil nicht. Auf dem Super Nintendo. Ja, es war geil für ein Jahr und dann nach einem Jahr findet mein Kumpel ist geil und ich soll weiterspielen, obwohl schon acht andere Spiele da sind. Das hasse ich auch, genau, weil die Leute verstehen dann nicht, dass man sich selbst schon viel länger damit beschäftigt hat und irgendwann ist es halt einfach vorbei. Da ist so ein Spiel einfach durch und dann fangen die erst an, das zu entdecken und wollen es immer spielen. Und du kannst es nicht mehr sehen. So, nee, ich will nicht mehr. So war es bei mir bei Mario Kart. Ich wollte immer bei Mario Kart den Battle Mode spielen mit den Luftballons. Und irgendwann hatte keiner mehr Bock da drauf. Und ich so, Alter, das ist so geil. Bitte, irgendwer muss das mit mir spielen, weil das war so gut. Ey, Battle Mode ging immer. Am besten diese Map, die von Wasser umgeben ist, so mit den Runden, da konntest du in diese Dinger auch reinhüpfen, weil da war auch so ein Fragezeichen. Ja, manchmal war da so ein Extrafeld. Fand ich super. In Mario Kart, ey, das habe ich auch, ey, wie krass ich das gespielt habe. Ja, ohne Ende. 20 Jahren kein besseres Time Racer als Mario Kart. Und da war die Rainbow Road auch noch was für richtige Männer. Das und nicht wie danach irgendwie immer so mit Absperrung. Mit Absperrung. Wie lahm ist das denn? Was ist das denn für eine Rainbow Road? Früher die Rainbow Road, Alter, die hatte keine Abgrenzung. Wenn du da über die Kurve geschossen bist, bist du abgestürzt. Ja, aber was ist das? Rainbow Road war geil. Aber ich habe da auch immer auf perfekt gespielt. Wenn ich auch nur eine Runde verloren habe, habe ich von vorne angefangen. Irgendwann, weißt du, es genügte mir nicht nur zu gewinnen, ich wollte auch Erster sein. Ja. Ja. Wollte die Leute erniedrigen. Selbst im 200er Cup. Die coolste Sau im Stall. Eine der wenigen, die wahrscheinlich auch noch Timetrial gemacht haben bei Mario Kart. Ich habe immer versucht, diesen einen Wettbewerb bei der Videogames zu gewinnen, wo es hieß, die erste Strecke unter einer Minute zu schaffen. Ich kann mich erinnern. Nur war das bei der deutschen Version nicht möglich wegen der 50 Hertz, aber es hatte keiner denen vorher gesagt und haben nur die mit dem US-Modul und dem Japan-Modul gewonnen. Aber ich habe trotzdem ohne Ende gespielt. Ich war am Ende bei so 1-1 und 200stel oder sowas dann dort. Aber ich habe die auch sehr, sehr gerne auf Timetrial gemacht. Und da ist dieses Phänomen umso ausgeprägter, dass, okay, erste Kurve hauen von vorne, scheiße. Ja klar, natürlich, sofort. Bringt nichts, sofort. Ja, Ladezeit nochmal, weißt du, war geil. Ja, es war super, ne, gleich. Also. Und man musste natürlich sich erstmal, man hat es irgendwann sowieso rausgehabt, den Turbo-Start, ne, ich glaube, nach dem zweiten roten, dann gedrückt halten und dann hast du es genau. Und dann zischt ab. Und wie schön es bei Mario Kart war, dass jeder von den Fahrern seine eigene Endanimation hatte. Mhm. Weißt du, also ich glaube, Luigi hat so mit zwei Sektflaschen gegeneinander geschlagen und irgendwie, und aus Yoshis Cup kam dann irgendwie so eine Ranke, die ist nach oben gewachsen oder irgendwie sowas und Bowser ist so aufgestampft. Ja. Und das haben die danach auch nicht mehr gemacht. Das fand ich extrem enttäuschend. Die haben auch irgendwann diesen Fisch weggelassen, der die Pokale ausgespuckt hat. Stimmt. Ja, der kam irgendwann einfach nicht mehr. Da war noch mehr Liebe zum Detail. Schon mal durchgequatscht, Mario Kart ist eben auch für uns alle, glaube ich, so ziemlich mit den anderen Spielen, auch wenn die erfolgreicher sogar gewesen sind, als das erste Mario Kart, einfach spielerisch immer weiter entglitten mit blauen Panzern, mit Gummiband-Effekt, die Wii-Version ist so absurd mittlerweile geworden, was es da alles gibt. Also, das ist ja. Du kommst ja keine 5 Meter voran. Es passiert ja irgendwie immer irgendwas. Ja, finde ich auch ganz schön. Eben, und das Mario Kart kannst du auch heute, wenn du das erste Super Nintendo-Spiel heute noch einlegst, macht es mehr Spaß, kann ich jedem schon versprechen, als die ganzen anderen Versionen, die es gibt. Auch wenn es nicht ganz so gut ausschaut. Ja, das würde ich jetzt, würdest nicht du? So sagen. Die GameCube-Version ist auch schon toll, aber. Ich fand ja, doch, die fand echt? Aber ja, doch, die doch. Generell kannst du jedes Mario Kart reinlegen und du hast eh Spaß. Also, das muss man aber sagen. Aber nicht so viel Spaß wie beim Ja, aber man darf auch nicht vergessen, es ist ja auch jetzt echt ein großes Maß Nostalgie dabei. Ja, also, wenn wir mal ganz ehrlich sind, so, wir denken jetzt irgendwie alles an Super Nintendo zurück und natürlich das erste Mario Kart, also mittlerweile ist es Mario Kart irgendwie, dass es da im Jahr 1 bis 9 Titel gibt, ist halt nichts Besonderes mehr. Also ich kriege die ganzen Titel jetzt nicht mehr zusammen, aber damals hat noch niemand irgendwas von Mario Kart gehört. Das war völlig, völlig skurril, womit Nintendo auf einmal ankam. Wie so, ein Kart-Rennspiel? Mit Mario Kart-Rennen? Was ist das? Im Battle-Modus hast du Bananen schießen? Ja, du kannst Bananen schießen und du musst mit Schildkrötenpanzern, musst du auf Luftballons schießen? Ich raff das alles nicht. Das war einfach neu, das war krass und nach ein paar Runden hat man gemerkt, wie brillant die Spielbarkeit war und wie viel Spaß das gemacht hat und wie sehr man sich da reinfuchsen konnte, bis man wirklich jede Kurve gekriegt hat und noch eine 10 Sekunden schneller war. Also das hat ihn ja schon sehr geprägt. Also das darf man natürlich auch nicht vergessen, dass wir damals extrem weggeblasen von vielem waren, was auf dem Super Nintendo seinen Anfang hatte. So wie es Castlevania 4 auf dem Super Nintendo. Also so ein krasses Castlevania hat noch niemand vorher je gespielt. Also das war das Krasseste, was man je gesehen hat. Und die abgefahrenen Effekte. Ähnlich Super Protector. Also das sind alles Dinge, ich glaube, wenn man heute zurückguckt, muss man das immer so ein bisschen abziehen, wenn man sagt, dass viele Spiele der jeweiligen Reihen dann irgendwie nicht so gut waren wie auf dem Super Nintendo. Das ist halt auch so ein bisschen Verklärung, glaube ich. Ja. Spiel mal jetzt Castlevania und probier da mal die Treppen hochzugehen. So. Da kriegst du einen Krampf. Das kannst du keine 5 Minuten spielen. Das ist so wahnsinnig. Ja. Dass du halb schräg gedrückt halten musst, damit er irgendwie die Treppen hochkrepelt und kann sich nicht so richtig wehren. Derweise, das kannst du halt keinem mehr anbieten. Ja. Aber ähnlich ist es ja auch mit Resident Evil 1 als Beispiel. Also so wie das andauernd und immer wieder gehypt wird. Natürlich ist es ein geiles Spiel. Aber wenn du es heute spielst, dann denkst du auch so, okay, einige der Spielmechaniken hätte ich einfach gerne anders. Aber generell ist halt auch, man muss sagen, der Super Nintendo ist weitaus besser gealtert als beispielsweise die PlayStation-Ära. Schon. Also alleine durch die 2D-Grafik ist es zeitloser. Genau, sowas altert wesentlich langsamer als jetzt sehr, sehr frühe Polygon-Grafik, die wirklich erst am schlimmsten getroffen hat. Wenn du Spiele hast mit einer offiziellen Lizenz, also beispielsweise FIFA oder halt in dem Fall die WWF, also die Wrestling-Spiele, dann gab es damals WrestleMania, was Oder nee, Royal Rumble hieß es, mein Fehler. WrestleMania gab es auch, Super WrestleMania. Genau, aber Royal Rumble war das ultimative krasse Spiel, weißt du? Also so allein bei der Charakterauswahl hast du so MIDI-Sounds gehabt von den Titeltracks der Charaktere. Ich fand's super damals. Ich hatte es auch vorhin mit den anderen schon bequatscht. Ich habe tatsächlich Royal Rumble gekauft, damals in der Tauschbörse hier in Hamburg, an dem Tag, wo Ayrton Senna gestorben ist. Oh. Kann ich mich noch dran erinnern. Ich weiß nicht, warum ich mich direkt dran erinnere, weil diese beiden 94. Ereignisse zusammengekommen sind. April. Das muss 94 gewesen sein. Ja. Aber fernab von diesen traurigen Ereignissen. Nein, aber es ist mir so im Gedächtnis hängen geblieben, eben weil ich als Wrestling-Fan, der heute noch Wrestling-Fan eben ist, einfach das Spiel exzessiv gespielt habe und sah einfach total. Die Musik, die Spielbarkeit, der Royal Rumble selber, wo man mit den, ich glaube maximal 6 Leuten zwar im Ring gewesen ist, aber alle dann rausschmeißen, die Multiplayer-Gefechte mit den Kumpels. Ja. Um da zurückzukommen, also natürlich, klar, man verklärt das gerne, welche Teile die besten gewesen sind. Bei Mario Kart würde ich aber tatsächlich das Argument machen, dass die Super Nintendo-Fassung für mich die beste ist. Bei anderen Sachen kann ich auch wirklich sagen, hey, Wrestling-Spiele waren auf dem N64 besser und die FIFAs No Mercy und WCW NWO Revenge und die Sachen, die gekommen ist. Mario Kart hat tatsächlich abgebaut, finde ich. Aber stell dir mal vor, dir wäre damals... Ey, heute ist irgendwie ganz schlimm. Ich habe gerade auf die Lippe gebissen. Wortkotze? Hamlet. Meine Lippe ist links dreimal so dick wie rechts, weil ich mir gestern drauf gebissen habe. Deswegen, ich habe eine Entschuldigung. Aber stell dir vor, man hätte dir aufs Auer. Ja, bitte. Stell dir vor, man hätte dir damals passieren. Also das ist jetzt natürlich rein in der Theorie, theoretisch, aber so WWE 12 gezeigt, weißt, was es dich damals umgeboxt hätte. Und ja, aber für damalige Verhältnisse hat einem diese 16-Bit hat einen umgeblasen, so, was, ich kann Bret Hart auswählen oder kommt seine Titelmelodie. Wow, wie geil ist das denn? Ja, unfassbar. Ja, ich erinnere mich. Du hast einfach nur am Anfang die Melodien durchgeswitcht. Da waren ja Fotos bei, halt von den Charakteren. Digitalisierte Fotos. Ja, hast du dir wahrscheinlich eins gescannt, ganz schlecht abfotografiert, ausgeschnitten. Aber du hast es dir angeguckt und warst, okay, das ist besser kann es einfach nicht werden. Ja, so, wie viel besser soll ich? Ich kann mir nicht vorstellen, was danach noch kommen soll. Was soll danach noch kommen? Das sagen wir doch heute auch noch, ey. Ich sehe gerade noch, da gab es mal bei der WWF ein lustiges Video damals, wie Bret Hart die Spiele programmiert hat selber. Ja, das war super. Ne, wo er zu Acclaim gegangen ist und gesagt, nee, da müssen noch mal mehr RAM oder sowas hin. Ja, so genau. Aber dann ist er auch an irgendwelche Maschinen gegangen und hat irgendwelche Sachen runtergedrückt. Ja. Und dann so, hier müssen wir, hallo, ich bin Bret Hitman Hart. Und ich bin heute mal bei Acclaim. Exakt so. Die wollen unbedingt wissen, wie man Spiele programmiert. Ich sagte mir, ich helfe ihm mal kurz. Ja. Und das habe ich letztens erst gesehen, vor, was war das, 5 Wochen oder so, da habe ich das auch getwittert, weil das war so absurd, dass dieser Wrestling-Star, vor allem, sie hätten ja auch sagen können, okay, wir haben jetzt Bret Hart hier, der soll uns mal ein bisschen erklären, so, wie funktioniert das mit Wrestling, worauf müssen wir achten bei unseren Animationen. Aber dann einfach so, ich bin der das programmiert, ich bin der Beste. Ja. So, das wird das beste Spiel aller Zeiten, das hat jetzt Hitman-Approval. So, dann, okay. Und du hast ihm geglaubt als Fan. Ja, aber das genau das Ding so, wow, das hat das Hitman-Approval, da muss es das beste Wrestling-Spiel der Welt sein. So, okay, muss ich haben. Aber das war wirklich... Du hast natürlich recht, was in Sachen Verklärung das dort angeht. Ich glaube, wir können es eh nur so von unserer Seite sehen, weil wir eben damit groß geworden sind und das zu einer bestimmten Ära bei uns dann dort gegriffen hat. Unabhängig davon, es gibt immer noch Spiele, die heute eben auch noch dann aufrechterhalten. Ich meine, Anne, du hast ja auch zuletzt das Super Nintendo nochmal für dich entdeckt. Du hast ja nach langer Zeit dann endlich wieder ein Super Nintendo tatsächlich gehabt. Ja. Das war ein N64, du Affe. Ach, ein N64. Aber Affengesicht. Ich habe immer noch meinen... Affenmann heißt das. Ne? Ape. Ich habe immer noch meinen alten Super Nintendo von ganz früher. Und die zwei wichtigsten Spiele aller Zeiten für mich auf dieser Konsole sind Zelda Link to the Past, weil das großartig ist, weil ich das heute immer noch spiele, hoch und runter. Ist mir scheißegal, wie oft ich das schon gespielt habe. Link zum Rest geht das aber ist auch immer total geil. Oder vor und zurück. Nee. Und ich fuck mich jedes Mal ab über diesen vermaledeiten gerade noch. Vermaledeiten Schildkrötentempel, weil der einfach so mega scheiße ist. Aber nicht so scheiße wie der Wassertempel. Ja, genau. Ja. Ey, das hatte ich auch, dieses kleine streng Geheimheft. Aber bei der NES-Version war ja noch die Karte dabei, die ich dann mit Pauspapier abgepaust habe, damit ich das Spiel mehrfach durchspielen kann, ohne mir Sachen auf der Originalkarte zu notieren. Stimmt, weil das war aber auch noch wesentlich offener dann eben designt beim allerersten, dass man tatsächlich auch noch Notizen machen muss, welche Wand du bomben musst, damit du da durchgehen kannst. Weil sonst kannst du richtig. Aber irgendwann hat man auch einfach Bomben an jeder Wand gelegt, einfach Bomben gekauft, an jeder alles Wand alles ausgebombt. So, das war das Bombenspiel. Das war Bomberman in Light quasi. Bomberman mit Geschichte, aber... Böse Zungen würden ja behaupten, dass die Rätsel in Zelda heute noch genauso sind. Du wirfst halt eine Bombe da, wo dir angezeigt wird, dass du da eine Bombe zu werfen hast. Dann geht eine Tür auf und das war ein Rätsel. Ja, genau. Und fühlt sich cool. Okay, also simpler geht's jetzt echt nicht mehr. Und Leute mit richtig viel Ahnung würden sogar behaupten, dass die SNES-Version die beste Zelda-Version war bisher. Also, wenn ich jetzt mal an Ocarina of Time denke... Kann man nochmal ausklammern. Wieso kannst du das nicht? Nein. Du kannst ja nicht das wirklich das beste besser, Zelda dann das ausklammern. Das ist besser als Ocarina of Time. Nee, Ocarina of Time ist schon die sind besser. Beide, für mich sind beide gleich, aber zum Beispiel Link... Das hieß nur Link, das der zweite Teil. Link Adventures of Link war das zweite auf dem NES. Das war das schlimmste Spiel auf der ganzen Welt. Das war das grotteste Spiel aller Zeiten. Das war ganz schlimm. Also es gibt ganz viele Fans, aber ich finde, das ist das schlimmste Spiel auf der ganzen Welt. Irgendwie nicht so viel mit Zelda zu tun gehabt. Ja, da wollten sie mal was anderes. Ein bisschen wie bei Castlevania, wo sie auch mal zwischendurch irgendwie was anderes ausprobiert haben. Mario 2 war auch total Bullshit. Das hatte auch überhaupt nichts mit Mario zu tun. Ach, auf dem NES oder was? Ja, das war, weil es eigentlich ein anderes Spiel war. Viele Teil 2 waren so eben ein bisschen anders. Halt. Das war da, wo Zelda wieder zurückgekommen ist, also erst da hat sich ja eine Formel geprägt, wie diese Spiele sein können. Und bei mir springt auch immer Link to the Past und Ocarina of Time mal hin und her, welches das Beste ist. Ich finde immer noch, Link to the Past hat ein bisschen mehr Spieltiefe als Ocarina of Time. Speziell in den späteren Tempeln, wo du echt viele Level hattest und echt viele anstellen konntest, das mussten die ein bisschen simplifizieren, um den 3D-Effekt dann entgegenzuwirken, damit die Leute nicht alle verwirrt sind. Aber bei mir hält sich die Waage. Sag's nochmal, Wassertempel. Das erste Mal. Wassertempel. Ausgerastet. Wassertempel ist quasi alle Tempel aus Link to the Past zusammen. Das ist der schlimmste Tempel in der Geschichte der Tempel. Also dagegen war auch der Schildkrötentempel in Link to the Past war ja, das gut. Erste Mal, dass ich ein 3D-Spiel gespielt habe. Als würdest du ein Baby ein Lolli klauen. Glaube ich, Tomb Raider. Tomb Raider, ja. Das war das erste Mal quasi ein richtiges krasses 3D-Spiel. Da war ich so verwirrt, dass ich gegen die Wand gelaufen bin andauernd. Ich war halt noch sehr jung und bin andauernd gegen die Wand gelaufen, hab gar nicht gecheckt, wo ich lang muss. Und irgendwann war mir auch schlecht, weil ich an der Wand laufen. Nee, also ich habe so 3 Minuten, bin ich einfach nur, habe ich in den Kreis gedreht, hab's nicht gecheckt, die Steuerung und alles. Und dann wurde mir schlecht. Und dann musste ich erstmal aufhören. Das läuft heutzutage ja viel besser. Das läuft heutzutage viel besser, aber ja, bei 3D-Spielen bin ich der Meister. Apropos 3D-Spiele, haben wir überhaupt schon über das wichtigste 3D-Spiel auf dem Super Nintendo gesprochen? Star Fox? Star Fox, ja. Fand ich, Alter. Star Fox war auch super. Ey, ich hab im Vorfeld Toad das Arschloch. Ey, bei dem habe ich mir mal gewünscht. Slippy ist der beste Charakter, den Nintendo je gemacht hat. Ja, genau, nach. Hä? Nach wem? Es ist ein Vorstärker. Weil es der Einzige ist, den wirklich alle hassen. Nein, und er hat eine Schirmmütze zwischen seinen Augen. Die verdeckt gar nichts. Das ist toll. Ja, du hast auch gleich eine Schirmmütze zwischen deinen Augen. Tut mir leid, ich liebe es wirklich. Denk mal bitte an Falco. Welcher ernstzunehmende Raubvogel will denn Pilot werden? Also, egal, auf jeden Fall. Grisou wollte Feuerwehrmann werden, Falco wollte Pilot werden. Ey, also, was willst du denn? Bei Star Fox, ich habe ja früher so wie wahrscheinlich alle hier Videogames und all sowas gelesen, ne? Und da gab es natürlich auch jede Menge Vorberichte. Und ich war so krass gehypt drauf, dass ich mir, ich weiß noch, jetzt sage ich es einfach, bei Quelle habe ich mir Star Fox. Gibt's heute auch nicht mehr. Star Fox bestellt. Gibt es? Ich glaube, Quelle gibt's nicht mehr. Gibt's nicht mehr, aber ich habe auch tatsächlich über Quelle dann viele Spiele bestellt. Ey, Star Fox nicht, aber. Und ich hab das irgendwie, weiß ich, Monate vorher bestellt. Also ich hätte es noch nicht mal bestellen müssen, aber ich wollte schon mal auf jeden Fall die Bestellung abschicken. Coole Sau. Und ja, nee, pass auf. Und dann dachte ich nämlich die ganze Zeit, als ich es gemacht habe, so, scheiße. Vielleicht gefällt mir das Spiel ja gar nicht. Also ich weiß nicht warum, aber je länger ich darüber nachgedacht habe, desto sicherer war ich, dass das eine dumme Idee war. Ich hätte es nicht bestellen sollen, so eine Scheiße. Und war es eine dumme Idee? Ja, pass auf, und dann kam's und ich habe es gezockt und ich war weggeblasen. Ich fand es so geil. Also erinnert euch mal allein, wie das anfing, wie so diese Gleiter da aus diesem Luftschacht schießen und die Kamera schwebt so von schräg oben herab und dreht sich dann und du siehst dann diese Gleiter von hinten und eins nach dem anderen zischt dann so ab in das Level hinein und alles in dieser rasend schnellen Vektorgrafik. Ich meine, das war halt karg und hässlich. Es hat überhaupt keine Texturen. Es sah irgendwie alles aus, heutzutage wie so eine Grafikdemo innerhalb von einem Nachmittag mal zusammengebastelt. Aber ey, damals, wir sowas schnell Visuelles in 3D hast du auf einer Konsole einfach noch nicht gesehen. Das lief so flüssig und es hat nicht geruckelt, nicht gestockt, nicht gezuckelt. Ey, das war einfach geil. Also Star Fox war ein Killer, fand ich super. Was den Actiongehalt angeht, selbst auf dem auf Computern hast du auch nicht wirklich was Vergleichbares gehabt. Star Fox hat es eben so gut zusammengebracht, weil da auch Computerentwickler dran saßen, die sich um die Technik gekümmert haben, aber Nintendo fürs Level-Design dann zuständig gewesen ist und für das Drumherum super Musik, super designte Charaktere dort gewesen, mit Ausnahme vielleicht von Slippy für manche, weil der immer genervt hat, weil die ihn alle immer abgeballert haben. Aber Star Fox auch einer meiner ganz großen Klassiker. Diese Musik. Ey, die Musik am Ende, wenn nochmal, was ich ohnehin, ich glaube, haben wir auch schon mal erwähnt, was ich ohnehin richtig geil finde, bei der Endgegnerparade, wenn du es durchgespielt hast, werden dir nochmal die ganzen Endgegner gezeigt. Und der Track dazu, der war so richtig geil. Der hat dir noch einmal gezeigt, was für ein cooler Typ du eigentlich bist, dass du es jetzt durchgespielt hast. Ey, Star Fox war super. Nur der Endboss war ein bisschen Panne. Andross. Also, Andross! So ein Würfel mit Affengesicht. Ja. Okay. Ja, der richtige Endboss war ja dann eher die Slotmaschine, die man nicht besiegen konnte im Geheimlevel. War schon alles super. Die dann dort gekommen ist. Chris muss sich verabschieden. Ja, ich muss arbeiten. Ich muss arbeiten und wollte mich verabschieden. Also, deswegen ich jetzt hier 2 Minuten. Du gehst doch wieder nur Kuchen essen. Ja, Kuchen. Aber ich muss auch gleich gehen. Nicht Kuchen. Nur Kuchen essen, denn Strafe muss sein. Kuchen, wer ihn tadelt, liegt falsch. Ja, lass es uns dann auch zu Ende bringen. Tschüss, lieber Chris. Es war ganz schön wieder mit dir. Du hast nicht gesagt, ob es gut ist, also brauche ich es nicht rausschneiden. Anne, du musst uns auch gleich verlassen. Dann sag uns noch mal kurz, was das andere wichtige Spiel außer Zelda war. Das wichtigste Spiel aller Zeiten ist Terranigma. So, jetzt habe ich es gesagt. Das ist wirklich wahr. Denn dieses Spiel ist so geil. Das war mein Tor zur Videospielwelt quasi. Oh. Ich war schon infiziert, aber durch dieses Spiel... Es war Schuld an dem allen hier, oder? Ja, das hier ist das Resultat dieses einen Spieles. Ist es nicht schön? Das ist dann sehr, haben wir diesem Spiel alle sehr viel zu verdanken, sonst wären wir hier. Ach, nicht... Wolf, du alter Charmeur. Ja, nun. Ich kann ja auch mal ein nettes Wort sagen. Ja. Ich bringe irgendwann meine Videokassette mit dem Terranigma-Abspann nochmal mit, den ich damals aufgezeichnet habe. Ja, viel, viel besser als bei YouTube kurz zu gucken. Es gab damals kein YouTube. Nee, damals nicht. Ich weiß auch noch. Bei einem Spiel, dessen Namen wir jetzt nicht sagen, weil du es vielleicht sonst nochmal rausschneiden musst. Das wird ein großer Aufwand gleich. Aber ich erinnere mich, ich sag's ja extra nicht, aber ich habe es auf dem Mega Drive gespielt und da wurde jede Runde ja beendet mit einer äußerst brutalen Szene, die ich pädagogisch für sehr fragwürdig halte. Mhm. Aber wenn du die Pad-Kommandos kanntest, dann konntest du den Gegner quasi auf mannigfache Art und Weise aus diesem Leben befördern. Und es gab viel, viel digitales Blut. Und ich weiß noch, dass ich mir irgendwann eine unfassbar alte, klobige Videokassette von meinem Vater genommen habe, so ein Dreibein und so aufgestellt habe, dass es quasi den Fernseher abfilmt. Alter. Und dann saß ich so außerhalb des Bildes und habe versucht, die Finishing Moves zu schaffen, damit ich dann eine Kassette habe mit diesen ganzen krassen Szenen, die ich dann zusammenschneiden wollte. Das ist wollte. Ja super. Ja, toll war das. Ey, und, ja, schön, und heute gibst du bei YouTube ein, googelst da kurz nach und findest irgendwie 4,5-stündige Zusammenschnitte von allem jemals. Bei YouTube habe ich geguckt. Wir haben nämlich mal in 30 Sekunden mit über die schärfsten Endgegner gemacht, über die schwersten Endgegner. Die und schärfsten. Da habe ich. Die schärfsten. Ja, die waren auch scharf. Und da habe ich den angegeben von Terranigma, weil der so scheiße schwer war, weil wir einfach nicht genug aufgelevelt waren. Wir waren zu schwach eigentlich. Und dann gucke ich auf YouTube und er macht den einfach kalt. In 5 Minuten irgendwie so platt. Ja, und das kann doch nicht wahr sein. Willst du mich verarschen? Ich hatte nicht genug gelevelt und ich habe den irgendwie anstatt den 50, 60 Hitpoints, die man ihn abziehen kann, pro Sequenz, die 1-2 Minuten gedauert hat, bis man endlich wieder schlagen konnte, 2 Hitpoints abgezogen. Ich glaube, ich habe aber konsequent 2,5 Stunden habe ich dran gesessen. Das war wie dumm man damals war. Ich weiß nicht, ich habe vor allem, ich war 18. Das ist okay. Ich hab's ja später gespielt. Jetzt mach ich mir Sorgen irgendwie. Ja. Ich war an die Hälfte. Und dir ist nie der Gedanke gekommen, dass du vielleicht irgendwas da nicht richtig Nein, machst? Irgendwann, du kommst ja auch an den Punkt, wo du sagst, nee, jetzt habe ich schon so viel investiert, jetzt ziehe ich das auch durch. Das ist wie wenn du auf dem Bus wartest eine halbe Stunde. Ja, dann traust du dich nicht mehr zu gehen, weil dann kommt er auf jeden Fall. Genau. Das ist natürlich ziemlich dumm. Dann kommt er auf jeden Fall. Nee, aber ey, kann ich auch nachvollziehen. Auch ein super Effekt, den das Spiel auf mich dann gehabt hat. Echt sehr, nicht nur vom Spielerischen her, auch von der Geschichte her. Und da bin ich auch manns genug, um zu sagen, da sind da ein paar Tränchen gekullert beim Abspannen. Ich finde es absolut legitim, das kann man mal sagen. Das hat jeder. Bei manchen Spielen, da ist man emotional halt gepackt. Wie gesagt, also die besten Spiele packen dich immer emotional und Emotion muss ja nicht gleich heißen, dass dir irgendwo die Tränen kommen, sondern einfach die besten Spiele erzeugen irgendeine Emotion bei dir, sonst würdest du ja keine Spiele dann spielen. Ne? Absolut. Und ob es jetzt auf die eine oder andere Art ist, Terra Nipa gehört auf jeden Fall zu denen, die mich wirklich gepackt haben damals. Und es auch heute auch noch schaffen, würde ich auch heute noch jedem empfehlen als so bestes Action-Adventure neben Zelda auf der Konsole, wenn man noch eins spielen will. Unterschreibe ich so. Dann schreiben wir so, Wolf, willst du noch was? I want to be inside you. Ich hab exakt das habe ich gerade gedacht. Und genau du bist gerade angesprochen, lieber Zuhörer. Nee, ich habe nur gerade wieder daran gedacht, ihr habt es bestimmt auch schon gesagt, aber wie klug Nintendo auch in der Hinsicht war, dass sie der Konsole gleich eins der besten Spiele aller Zeiten beigelegt haben, nämlich Mario World. Also das ist auch sehr wieder clever. Das hat Sega lange, lange nicht gerafft, dass es einfach nicht ausreicht, irgendwie so ein halbgares Motorrad-Rennspiel beizulegen, wie beim Master System oder selbst als es Sonic gab. Das hat wirklich lange gedauert, bis sie endlich mal auf den Trichter gekommen sind. Altered Beast lange Zeit nur. Altered Beast, Alter, wirklich eins der schlimmsten Spiele aller Zeiten. Also das beizulegen, das ist schon grotesk. Und das ist auch eine Lektion, da hat Sega sich sehr, sehr viel Zeit gelassen, bis sie es gerafft haben. Und beim Super Nintendo, da sind wir wieder bei dem Punkt, so Kundenpflege und jemandem das Gefühl zu geben, dass du hier wirklich als nicht nur als Kunde, sondern auch als Spieler gesehen wirst, der sein sauer verdientes Geld auch für tausend andere Sachen hätte ausgeben können. Aber du hast dich nun mal entschieden, ein Super Nintendo zu kaufen. Und da war halt gleich direkt ein super geiles Spiel dabei, nämlich Super Mario World. Wie super das war. Schon wieder, ich sag sehr oft super, aber es war auch Super Mario World. War das nicht toll? Hier Shoko Mountain und all sowas. Dieses Gefühl, was man da hatte, das war nämlich das erste Mal, dass ich bei so einem Spiel das Gefühl hatte, ich entdecke hier gerade wirklich so eine kleine Welt. So, weißt du, du hast irgendwie Boss besiegt in so einer Burg und dann krumpelt die Burg so zusammen und dann öffnet sich ein neuer Teil in der Map und auch war das alles schön. Es war alles ganz, ganz hervorragend. Ja, eins der ersten Spiele, wo man tatsächlich die Oberwelt erkunden konnte. Ja, du bist ja nur von einem Punkt zum anderen. Ja, ne? Aber wenn du, also ein bisschen gab es das ja bei Super Mario 3 auf dem NES, aber da hattest du ja diese stringente einen Level, den du gesehen hast und vielleicht mal einen Weg eröffnet, aber da hast du diese zusammenhängende Welt mit in die Höhle reingehen und du weißt, okay, das Ding ist rot, das heißt, ich habe einen Ausgang noch nicht gefunden, ich setze mich dahin, bis ich den fucking Ausgang finde. Und wie schön immer die Spukschlösser waren. Ja. Die waren in der Tat, die waren wirklich mal besser als alles, was danach kam. Erinnerst du dich noch an das Spukschloss bei hier Mario Sunshine? Das war eine ganz, ganz traurige Veranstaltung. Das war dieses Spukhaus an der, hier am an der, Strand ja, oder sowas. Also ne? Ganz, ich habe mich so auf dieses Spukhaus... Das ist überhaupt gar nicht... Da hat es nicht gespukt. Da sind einfach nur Geister. Das war ein normales Haus, nur sind einfach nur Geister. Genau, es war so ein Hotel. Obwohl, ich würde sagen, bei Mario 64 war schon ganz cool mit dem Klavier, was sich kaputt beißen wollte. Ja, alles. Okay, ja. Das war fast ein bisschen... Was ist das denn? Was den Aufwand angeht, alleine, weil du wusstest, in den Spukhäusern diese Puzzles sind noch mal extra härter, ne? Wo du dann, was weiß ich, du bist in dem einen Raum und da fängt dieser Block an, sich zu bewegen, und okay, was soll ich jetzt machen? Und wenn du es dann rausgefunden hast, war eben ein super gutes Gefühl bei Mario World gewesen. Super. Oder die 1000 Türen, wenn du das P gedrückt hast, dann kamen da tausende von grauen Türen und du wusstest nicht, Alter, wo muss ich jetzt rein? Und dann kommst du irgendwo total verkehrt raus, musst du nochmal von vorne. Das war spitze. Jede Tür durchzugehen. Als du diesen Big Boo gesehen hast, erst diese ganzen kleinen, die ja nur auf dich zuflogen, wenn du in den Rücken zugedreht hast und dann gab es irgendwann diesen großen, diesen dicken, es war alles geil. Ey, Super Mario World, also ich war auch hier, weil ich natürlich, wenn ich mich hätte entscheiden müssen, fand ich natürlich Sonic cooler als Mario, mir blieb ja keine Wahl als Sega-Fan, aber rein spielerisch hatte Sonic nie auch nur den Hauch einer Chance gegen so ein Monster wie Super Mario World. Das war Gameplay und Finesse in Reinkultur. Also sowas Poliertes und dabei bis zum Ende so Originelles und liebevoll gemachtes, hat es in der Ära einfach kein zweites Mal gegeben. Das war super. Und weißt du noch, bei Super Mario World gab es auch diese ich weiß gar nicht, wie sie hieß, diese Sternstraße, diese Star Road, ja, mit den acht Rätseln. Mit den bunten Yoshis. Genau, bunte Yoshis, und wenn du es geschafft hast, hattest, dann... dann kam die Musik in so einer A Cappella-Version. A Cappella-Version, ja. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob es damit zusammenhing, aber du konntest irgendwie auch schaffen, dass die Koopa-Panzer alle so ein komisches Mario-Gesicht hatten. Also es waren keine normalen Panzer mehr, sondern wie so ein dickliches Gesicht von irgendwas, Mario. Irgendwas war da. Das war alles super. Es war ein Spiel voller Geheimnisse, die man entdecken musste. Ich muss noch zusätzlich drüber nachdenken. Bei mir in der Familie haben die Onkel alle angefangen dann zu zocken, ne? Und die haben sich natürlich günstig dann die Super Nintendo geholt, ne? Und wenn ich bei denen, ich habe hier drei Onkel in Hamburg, wenn ich bei denen gewesen bin, oh, ich komme gerade in dem Level nicht mal, Alter. Wie kommt man da weiter? Und ich musste denen tatsächlich Super Mario World vorspielen. Wie man, das ist aber traurig. Warst du an so einer Kette und musstest ein Tütü dazu tragen und nein. Zwischen den Levels tanzen? Nein, das war gestern Nacht bei dir, Wolf. Ah, richtig. Ja, aber ich glaube, Namen sind für mich Schall und Rauch. Mit dem ersten Spiel auf dem Super und auch eines immer noch der besten Super Mario, glaube ich, können wir das aber auch ganz gut abschließen hier. Ne, weil man sieht auch selbst in dieser 15-Minuten-Diskussion. Ja, 15 Minuten. 15 Minuten. Als Gregor vorhin ankam, so zu Chris und mir, habt ihr beide mal ein Viertelstündchen für mich? Ja, wofür denn? Ja, nochmal Super Nintendo Podcast. Dann haben wir schon gelacht. Nein, ich wollte ja nur eure Eindrücke mitbekommen. Aber es sprudelt an Eindrücken wohl über, dass diese 15 Minuten nicht ganz so gelangt haben. aber hey, danke Chris in Abwesenheit und Anne und Wolf nochmal, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Auch wenn er nur Quatsch redet. Auch wenn da nur Quark dazukommt, aber man sieht eben, 20 Jahre Super Nintendo sind nicht spurlos an uns vorübergegangen und ich glaube, keiner, der hier sitzt, ist nicht von auf die eine oder andere Art irgendwie zu dem hier geworden, zu dem er ist, ohne dass der Einfluss des Super Nintendos da gewesen wäre. Das ist korrekt. Und ich muss sagen, Anne meint Terranigma und Zelda und ich sage, das beste und wichtigste und essentielle Spiel auf dem Super Nintendo war für mich Super Metroid. Fand ich so unfassbar geil. Ich kann mich wirklich erinnern, es war ein sehr, sehr heißer Sommer und ich saß wirklich in der Unterhose. Wirklich, weil es war wirklich heiß. Und damals, ich meine, ey, du bist so 12, 13, sitzt halt in der Unterhose. Was soll's denn? Kann man schön lüften, ja. Kommt Mutter mal rein und bringt den Teller Spaghetti. Oder ja, du gehst, genau. Gehst ja auch nicht aus dem Zimmer. Richtig. Ey, und wirklich, ich glaube, zwei Wochen des Sommers habe ich nur damit verbracht, in meinem dunklen Zimmer zu sitzen und bis morgens um 3 Super Metroid zu zocken, weil es so unfassbar geil war. Da war alles gut. Wenn ich die Anfangssequenz, wenn ich an die denke von Super Metroid, wie man durch das Labor läuft und sieht, dass das Metroid gestohlen wurde von den Space Piraten, und da liegen überall die Leichen rum und dann kommt quasi erst der Schriftzug Super Metroid, kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Unfassbar. Hat auch eine Spitzenwerbung. Dies ist keine Welt für eine Frau. Weißt du noch? Nee, das weiß ich nicht mehr. Das war echt so, das war wie so ein Nachthimmel und es fing mit so einer getragenen klassischen Melodie an und dann kam halt so in schönen Schnörkelschrift, dies ist keine Welt für eine Frau. Und du denkst ja, was ist das, Waschmittel oder Parfum oder so? Und dann so ganz schnell geschnitten, so die besten Szenen aus Super Metroid. Bam, Super Metroid, jetzt auch Super Nintendo. Alter, ich war elektrisiert. Ich wollte losrennen und ich hätte Blut dafür gegeben, dieses Spiel sofort mitnehmen zu können. Hier, zapft alles aus mir raus, was ihr wollt, wenn ich nur dafür ein Exemplar von Super Metroid bekomme. Fantastisch. Ein ganz, ganz großartiges Zeug, ja. Meine beiden Titel habe ich hier in der Hand. Die essentiellen Super Nintendo-Titel Chrono Trigger sowieso tausendmal ausgeführt, aber Super Punch-Out. Perfektion in Reinkultur. Ich habe Super Punch-Out gelegt. Ich konnte irgendwann alles fast mit maximal ein oder zwei Hits komplett durchspielen, das Ding, weil ich alle Taktiken auswendig gelernt habe und einfach ganz, ganz, ganz groß gewesen. Wolf hat es nicht gemacht, so wie der guckt gerade. Nö, ich fand das immer sympathisch, aber also wirklich geil. Über Geschmack lässt sich streiten. Ja, ich weiß. So. Super Punch-Out ist einer meiner essentiellen Titel. Und Super Metroid habe ich auch geliebt. Super Metroid ist das beste Action-Adventure, was es gibt. Bei allen Kopien, die Castlevania später versucht hat, hat es nie die Perfektion eines Super Metroid auch und Metroid, die Serie auch selbst nicht. Aber rein in der persönlichen Rangfolge einfach, da tingelt es noch ein bisschen mehr, wenn ich an Super Punch-Out denke. Ja, ist ja auch völlig in Ordnung, denn, wie ich hier lesen muss, hol dir deine Handschuhe, lass deine Muskeln spielen und beiß die Zähne zusammen, denn jetzt fliegen die Fäuste. Jetzt krieg ich auch richtig Bock. Klappentext ist sowieso das Beste. Ja, wirklich, ey, die Leute, die haben, glaube ich, sehr viel Spaß dabei gehabt. Was man dort lesen kann. Aber sehr schön. Ey, auf jeden Fall, ich glaube, wir alle können echt sagen, Super Nintendo war eine geile Kiste, wir sind alle damit aufgewachsen. Es war eins der prägenden Konsolenerlebnisse, glaube ich, und wirklich, auch wenn vielleicht nicht alles so strahlend perfekt war, wie es für unsere alten zynischen Gehirne jetzt wirkt in der Rückschau, war das aber auf jeden Fall echt eine der besten Konsolen aller Zeiten. Muss ich auch immer als Nintendo-Skeptiker, der ich immer war, muss ich neidlos anerkennen. Es war einfach ein geiles Ding. Also wer das nicht hatte, hat auf jeden Fall viel verpasst. Eben. Ich finde, Nintendo hat nie wieder so ein rundes Paket zusammenbekommen, wie es beim Super Nintendo gewesen ist. Was Hardware und was Spiele und allem drum und dran angeht. Also so ganz so perfekt zusammengekommen wie beim Super Nintendo ist es leider nicht so ganz. Ja, stimmt. Also N64. Also seit dem N64 ist für mich Nintendo eben, Nintendo-Konsolen sind Nintendo-Spiele plus ein bisschen drumherum. Na, und dann hast du deine 10, 15 Spiele auf jeder Konsole, die du gerne spielen würdest, aber eben nicht diese Masse an wirklich variantenreichen Genres und Spielen von tausenden Herstellern, die auch wirklich hochqualitativ sind. Du eben wirklich jedes Mal mit der Zunge schnallst mit dem Mario Kart und einem Super Metroid und einem Chrono Trigger und einem Final Fantasy und einem Punch und was auch immer da alles gewesen ist. Das hatte ich bei keiner Nintendo-Konsole danach. Na? Das stimmt. Und man hatte damals auch wirklich noch das Gefühl, und das flaute dann auch so mit dem N64 in der Tat ab, wirklich noch überrascht zu werden. Also wirklich Spiele zu spielen, die man in der Form einfach noch nie spielen konnte. Also wie zum Beispiel Star Fox. Das ist, wenn man sich das heute anguckt, das ist wirklich lächerlich. Aber sowas in der Qualität hast du damals einfach noch nicht bekommen. Oder eben auch sowas wie Mario Kart. Sowas Flottes, Schnelles, was jeder sofort rafft, was dir aber ein ganz neues Spielgefühl bietet, fernab von irgendwelchen F1-Simulationen. Also oder weißt du, solche ernsthaften Autorennspiele, die gab es natürlich massenhaft, die wird es auch ewig noch weitergeben. Und da ist halt so ein Mario Kart quasi aus dem Nichts gekommen. Es hat die Spielewelt im Sturm erobert, weil wir sowas einfach noch nicht kannten. Und ich würde mir echt in der Tat wünschen, dass gerade von Nintendo mal wieder solche Impulse kommen und halt vielleicht dann doch nicht die 800. Variation eines schon eigentlich sehr, sehr durchgekauten Themas. Aber zum Glück gibt es ja Nintendo Land. Zum Glück gibt es Nintendo Land. Wir haben noch nicht genug Casual-Minispiele. Okay, dann lass uns an dieser Stelle dann einmal diesen Podcast beenden. Okay. Ich werde nachher noch kurz zuletzt von meinem Interview mit WWE-Wrestler Cody Rhodes noch einen kleinen Teil mit dranhängen, weil der ist auch großer Super Nintendo-Fan und ich habe ihn zum Thema ausgefragt, dass er uns was für den Podcast hier sagt. Und der spielt tatsächlich jedes Jahr einmal Zelda A Link to the Past durch. Also ich glaube, eine Handvoll interessanter Worte werdet ihr auch damit guter bekommen. Guter Mann. Also ich bedanke mich nochmal bei Chris, posthum wollte ich was sagen, in Abwesenheit. Posthum, ja. Tschüss. Posthum bei Chris, bei Wolf und bei Anne. Ich bedanke mich am meisten bei Anne. Ich auch. Oh, ich finde, wenn Anne dabei ist, ist es immer alles viel schöner, als wenn sie nicht dabei ist. Ach komm, ey. Nein, wirklich. Ach genau, ey, Tiny Toons. Das war ja auch richtig super auf dem Super Nintendo. Da war jedes Level anders, ne? Also es gab dieses Football-Level und so, wo du quasi einen Football fangen musstest und dann quasi in die Endzone zurückkam. Stimmt, und in der Schule und auf den Waggon dann drauf später. Das war ein Spitzenspiel. Fällt mir gerade so ein, wo ich die Liste sehe hier, Tiny Toons. Ja, man kann sich aus der Super Nintendo-Liste da drauf gucken und sieht irgendwo ein Spiel, wo dann tausend Erinnerungen wieder zurückkehren. Ja. Super R-Type, das war aber scheiße. Super R-Type, R-Type 3 war gut. Weil immer wenn du abgeschossen wurdest, musst du das komplette Level von vorne beginnen. Das komplette. Das ist aber gar nicht nervig. Ja, es ist richtig gut. So, kämpfst gegen Endboss, kriegst einen Treffer ab, fängst das ganze Level wieder von vorne an. Freude. Und zwar jedes Mal. Ja, das habe ich auf dem Gameboy gespielt und da einmal verflucht, dass es die Reset-Funktion auf dem Gameboy gibt, wenn man Start select und D und A gleichzeitig drückt. Weil ich war immer frustriert, nachdem ich so gemacht habe und ich muss das ganze Spiel wieder von vorne beginnen. No. Tja, aber zum egal. Glück ist Lebenszeit ja unbegrenzt. Ja. Genau. Und deswegen hört ihr auch diesen viel zu langen Podcast bis zum bitteren Ende, bis wir Schluss machen. Ja, ich lasse das sein, so wie Gregor? Das längste Lied der Welt. Es geht 635 Jahre dauert es. Ja, stimmt. So lange wird auch dieser Podcast dauern. Möglicherweise. Ich kann ja einfach nur Copy und Paste dann einfach doppeln im Podcast. Dann geht er wieder von vorne los, macht noch eine weiche Blende rein. Das fällt nicht auf. Das fällt nicht ein. Ich finde, du solltest... Jedes Geschichten sind eh immer gleich. Du solltest bei jedem Podcast am Ende noch so ein ultra lautes Geräusch einbauen. Weil viele Leute, glaube ich, hören den Podcast zum Einschlafen. Und ich finde es immer sehr lustig, wenn ich von Usern lese, dass auf einmal am Ende so ein Ding kam. Und die erschrecken sich immer tödlich. Ich finde, das sollten wir diesmal auch machen. Okay. Ja, bitte. Weil es gut ist, die Leute, die das betrifft, die schlafen ja jetzt schon, während ich... Also jeder, der wach ist, der lacht jetzt. Und jeder, der es nicht hört, der erschreckt sich gleich. Okay, Leute, auf drei kommt dann das Geräusch, ja? Dann machen wir das. Okay. Eins, zwei, Möp! So, das war das Geräusch. Und bevor jetzt, wie angekündigt, mein kleiner Wortwechsel über Super Nintendo mit Cody Rhodes folgt und ein kleines Musikmedley zum Schluss, will ich nochmal Tschüss sagen im Namen eben von allen, die sich beteiligt haben. Und ein ganz großes Dankeschön an alle Zuhörer des Plauschangriffs. Wir haben es bis zum Ende der dritten Staffel geschafft und gehen hoffentlich auch mit Elan und frischen Themen und lang aufgeschobenen Podcasts, die wir endlich mal nachholen können, in die vierte Staffel rein, nach der Gamescom. Bis dann. So tell us, how did it come to be? How did you fall in love with Legend of Zelda? Well, like my generation, maybe my parents were a little unorthodox in terms of like, there was a ridiculous amount of soda in the fridge and I wasn't really monitored that much. I never really got in any trouble, but they kind of let me do everything on my own. And one of the things I had was Nintendo. And it was in my dad's office. And no kid's gonna resist that shiny gold cartridge that came with the original Zelda and then with, you know, the rest of the series. And I don't think I really fell in love with it as something like a big part of my life until Link to the Past. Because, again, unorthodox parents, I had a TV in my room. They didn't ever check to see if it was off at night. I played through that like a kid would read through a book. I was interested in the development of the story, and I played it every year until last year. I played it every year. Last year was the first year I went without playing it. That's a very replayable game. Yeah, past. I remember scrounging up money and saving up for half a year just to be able to afford it. Really? Yeah. Wow, that's a good story. So, yeah, was it worth it? Of course, it's a Link to the Past. To the past. It's one of the best games ever made. Okay, let's talk a little bit about other video games. Super Nintendo or Sega Genesis? What's the answer? Super Nintendo. I think I was kind of a dork, like nerd kid growing up, and all the cool kids in America had Sega Genesis, like Mortal Kombat, for example. Oh, or NHL. So like Christian and Edge talked about, they've been playing NHL on the Genesis. Right. So they're the cool kids. Whereas I support, even at a young age, I have a very unwavering sense of loyalty. So if Nintendo's what brought me into games, I tried to do everything I could to stick to Nintendo. Plus they had all the, you know, you feel safe. It's Mario, it's Zelda, it's Link, you know, you feel safe. Oh, give me one or two sentences, because I'm doing for the 20th anniversary of the Super Nintendo special here, and I'm collecting opinion of people about the Super Nintendo. So give me just a couple of sentences. What did the Super Nintendo mean to you? What are your favorite games there? Just a couple of sentences. That's tough, actually, because it had so much media, so many platforms. I'd say the Super Nintendo will go down as probably the first console that made fans aware that the consoles are going to evolve. At the time, games were games. They were almost even taboo. That's Nintendo games or Sega games, whereas Super Nintendo hooked more casual fans, more adults, more parents than probably any other console. And as soon as you got a Super Nintendo, and you played it for the first time, you knew several years from now, they're gonna top even this.

Hero Turtles.